Also ein bisschen aufnehmen würde ich da abends, aber unser Inas Nacht würde ich dann eher doch außen vor lassen. Ja, auf jeden Fall musstest du den Chat mal anmachen, weil ich sehe jetzt gerade den Feedly. Oh, das stimmt. Chat, wo ist er? Wieso ist der aus? Da ist er. Ist nur nicht aufgerufen. Ach so, der wird aber da unten in der Leiste, wurde eben so komisch angezeigt. Nee. Die Volksfront von Judäa ist schon da. Oh. Was haben wir denn hier alles? Judäa. Kommt heute Nummer 99? Ja, heute kommt Nummer 99. Ja. Achso, sie hat schon nachgefragt. Ich habe gar nicht geantwortet. Nein, das tut mir jetzt leid. Aber die haben ja die schicke Karte geschickt aus Helgoland. Die habe ich auch als Bild für den heutigen Podcast mir ausgeschnitten. Ja, aber die war jetzt wiederum nicht in Over, in OneNote. Ich sag schon Overcast. Sind die da alle drin? Ach, in OneNote nicht? Nee, ja, okay, genau. Und da ich ja jetzt erst in... in Evernote habe ich die auch nicht. Achso, nö. Die stehen nur drin jetzt, also textlich. Also ich bin gekommen bis Dubai von Overgold, genau, so nicht Overcast, sondern ja, okay, und danach habe ich die noch dazu getragen. Das war, aber wie gesagt, da ist nicht mehr viel dazu. Wir haben es ja hier auf dem Bildschirm, also ein Problem kriegen wir nicht. Nee, gut. Jetzt haben wir alles schön. Evernote haben wir laufen, das muss ich jetzt Chat haben wir laufen. Dann nehme ich hier das OneNote wieder raus und haue das Evernote wieder als extra Icon darunter. Der Chat ist auch wirklich immer so die gleichen, hauptsächlich. Finde ich auch stark. Finde ich ja auch mal lobenswert. Ne? Muss ich ja unsere Zuhörer auch loben. Wir haben auch eine gewisse Kontinuität an den Leuten. Eine gewisse Abhängigkeit haben wir geschaffen. Ne? Ja, die scheinen sich auch aufs Boulevard zu freuen. Ich hatte heute auch wieder die richtige Vorbereitung mit den Klobildern und so. Das war schon wieder alles so. Das kommt immer rechtzeitig kurz vorm Podcast. Ja, ich habe heute wieder, also ernsthaft, muss mich jetzt beschäftigen, weil es vor Gericht geht wahrscheinlich, mit einem Klo, dass das Loch hinten oder das Loch vorne hat. Also beides Tiefspüler, aber einer hat das Loch weiter vorne, einer weiter hinten. Ja, und? So, der Mieter hatte jetzt 30 Jahre lang das Loch hinten und nun ist dieses Klo kaputt. Also er hatte eine Verstopfung. Das Klo wurde repariert, das Klo wurde dabei beschädigt bei der Reparatur, ja. Bei der Reparatur, weil der hat mich angerufen, der Sanitärmann hat mir gesagt, ja, es tut mir leid, wir mussten das Klo beschädigen. Es war im Boden eingewachsen, weil das mit dem Reinigen dort nicht so ordentlich ist bei diesem Mieter. Okay. So, und dann haben sie ein neues Klo eingebaut und das hat jetzt dieses Loch unten ein Stück weiter vorne, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ich habe so Bilder mit wo das Wasser praktisch dann abläuft, ja, das Loch meinst du. Wo das draufgemalt ist, diese Löcher habe ich auch noch liegen oben von unserem Mieter. Auf Unterbrotpapier geschmiertes, geschicktes, echt. Also. Und jetzt habe ich diese beiden Bilder und er behauptet, ihm würde das Gleiche zustehen. Da war ich heute ernsthaft schon mit dem Anwalt 20 Minuten im Wald am Telefonieren, statt zu cashen, rief der mich da an und ich habe 20 Minuten damit verbracht, mit dem Anwalt zu telefonieren. Hat und der Anwalt eigentlich gelacht oder nehmen die grundsätzlich alles so ernst? Nee, der, also beim dritten, was ich ihm erzählt habe, fing er an zu lachen. Ich muss jetzt aber, wir müssen jetzt mal starten. Also wir werden jetzt wahrscheinlich tatsächlich vor Gericht gehen wegen einem Klo. Fällt ja nichts zu ein zu solchen Menschen. Du weißt, es gibt so. Der Opa ist 80, ich sag's dir. So, ich muss das Webtelefon. Jetzt bin ich schon halb, jetzt hört schon die Hälfte mit hier auf Mix. Du weißt, dass man, wo wir gerade bei Klo waren, dass man auch, dass man Kacke auch klassifizieren kann. Da gibt's eine eigene Klassifizierung für. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Oh, hör auf, ich will es gar nicht wissen, glaube ich. So, hallo da draußen, wir sind noch bei Klogesprächen. Lass das mal eben kurz, das hatte ich letztens auch mal. Abwischen oder eher trocken föhnen? Bei dem Opa nichts von beiden. Der hat mir, also wir müssen mal kurz, sonst wissen die gar nicht, wovon wir reden, die Live-Zuhörer. Vom wir Klo. Haben, wir haben uns gerade noch heute über unsere Einstellung zum Podcast unterhalten und ich habe heute gerade ein Bild von zwei Toiletten mit Löchern unten drin bekommen, weil mein Mieter meint, er müsste das Toilettenloch weiter hinten haben und die Reparaturtoilette, die er bekommen hat, da wäre das Loch zu weit vorne und jetzt müsste er jeden Tag mit der Bürste nacharbeiten und vorher hätte er das nur einmal in der Woche müsste. Nur hast du geschrieben, die Bürste ist auch nicht für den Mund. Nee, ehrlich, also nicht für den Po. Der Typ ist so scheiße, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also jetzt zu Gericht gehen wir jetzt tatsächlich wegen so einer Toilette, wegen dem Loch. Ja, wusstest du, dass es in Japan, dass wenn du in Japan Toilettenpapier verkaufen willst, dass du nicht so richtig reich wirst? Nee. Weil die alle diese Wasserspülung, also ne, da schiebt sich was vor, spült deinen Arsch mal schön ab und danach wird er trocken geföhnt. Ja, das hatte ich mal gesehen, ja. Ja, ich finde es eigentlich. Andere Länder, andere Sitten. Das Problem ist, dass der Opa hier in Deutschland wohnt. Ja, aber stell mal vor, dass er zu dem Opa jetzt eingebaut wäre. Den kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir gehen jetzt, wir klagen uns jetzt. Okay. Ist zwar ganz dicht am Cashen dran, aber nicht ganz. Ja, genau. Also wir kriegen das schon mal. Hallo, lieber Chat. Ja. Wir begrüßen wie immer Griso 1000 Halfo Interceptor. Der J682 ist gerade zweimal drin. Miss Marple, Mr. Stringer, die Schlemmerkescher und den Herrn Stellinger. Das ist überschaubar, was denn jetzt heute los ist. So wenig aber selten. Ja, es sind Playoffs beim Eishockey. Ich kann das verstehen. Das erste Finalspiel startet. Mann. Dann kommt man natürlich, wir haben auch immer scheiß Timing. Interessierte der Scheiß? Ich muss meinen Kopfhörer eben aufsetzen, nicht, dass wir irgendwelche Einstrahlungen haben. Ja, die hatten wir ja gerade mit dem Klo. Also das ist das schlimm. Ne? Da versuchst du alles richtig schön zu machen und dann gibt es irgendeinen, der sich, das muss genormt sein. Nee, ich war eigentlich viel zu... gelassen drauf und so, und dann kam dieser Brief rechtzeitig zum Podcast, so dass das Boulevard, diese Einstimmung auf dem Boulevard war damit wirklich wie. Hätte ich einfach nur zurückgeschrieben, also du verstehst die Thematik nicht, ob er jetzt nochmal genaue Zeichnungen anfordern kann. In welchem Winkel fällt die Wurst hinein, sodass er mit der Bürste eher nacharbeiten muss. Du lachst darüber. Glaub mir, dieser Mann hat mir am Telefon auch noch erzählt, wie er so ein Häufchen von wo nach wo schieben muss. Also ernsthaft, ich krieg Bilder, wenn ich danach frage. Ja, also, die nicht haben. Nee, also Vermieter sein. Fest oder eher weich. Naja, gut. Manchmal ist Vermieter sein auch scheiße. Wortwörtlich dann. So, was haben wir denn vom letzten Mal? Wir haben das Ganze. Hast du die Bierkarte gesehen von Keksi und Scoville? Ja, das habe ich natürlich. Ich versuche gerade. Grandios. Übrigens sind wir jetzt wieder bei Evernote, nachdem wir von OneNote zu Evernote und dann wieder zu OneNote sind wir jetzt wieder bei Evernote. Das Geschmatze kommt übrigens von mir, ich muss ein bisschen was essen, da müsst ihr halt mit leben. Künftig mit dem Fladenbrot bereitet sich schon mal auf den Dönerstag vor. Ja, genau. Ist sogar vom Türken hier. Das kann ich später viel zu sagen. Also die Bierkarte ist tatsächlich so, dass eine Postkarte, mit der kann man in diesen Laden gehen und dann kriegt man wirklich ein Freibier. Hm. Und wir wollten das auch machen, weil das ist ganz nah bei Melsungen, wo wir waren. Ja, ich trinke kein Bier. Hm? Aber Heike gerne ist, sie hätte beide genommen. Aber da war gerade irgendwie an dem Wochenende so eine seltsame Party. Also insgesamt scheint der Laden so ein bisschen ausgetickt zu sein. Das hört sich schon sehr seltsam an. Aber eine geile Postkarte. Also wenn es sowas auch für Limo gibt, dann schickt uns doch eine Limo-Karte. Ich würde dann auch irgendwo hingehen, mir eine kostenlose Limo rausholen. Stand da Getränk? Nee, da stand Bier. Hm? Bier, ist immer Bier. Dann haben wir eine Karte von Grisou bekommen. Die passte mitten auf uns, also ne, mitten im Wald, hast du schon gesagt, aber die passt auf uns. Wieso eigentlich Wildsäuer? Was habe ich da? Habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, warum habe ich mir Wildsäuer aufgeschrieben? Ja, weil das da abgebildet war. Die waren da drauf, ne? Ja, meine ich doch. Und mit einem lustigen Spruch. Ich muss an euch denken. Genau. Dann kommt eine Karte von Taron aus Le Havre. Allerdings die Koordinaten, Kinders, manchmal, laut deinen Koordinaten stehst du dann mitten im Hafen im Wasser vor einem Schiff. Also kann nicht so ganz hinkommen. Oder er hat es von der Fähre aufgenommen, weißt du? Ja, und wenn du dann später drauf guckst, ist die Fähre nicht mehr da. Ja, das würde ich jetzt bei Google Earth erwarten. Ich war noch nie in Le Havre, du? Nee. Hätte auch irgendwie mal Bock. Seid ihr Geocacher aus Le Havre? Wir würden hinkommen. Frankreich habe ich immer so Schwierigkeiten mit dem Essen. Ist so schlecht, meinst du? Ja, wir haben da nur Schlechtes erlebt an Essen. Ich habe da nur geiles Essen gegessen. Wir haben vom billigsten bis teuersten alles ausprobiert, war alles scheiße. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du jetzt da zu McDonald's gehst und einmal das billige Menü und das teure Menü nimmst. Nee. Also ein Viergänge-Menü mit Schweinefleisch, das schon roch. Also das war schon unangenehm. Da gehe ich will nicht mehr nach Frankreich. Ist aber auch schon 20 Jahre her. Dann haben wir eine Karte von Overgold bekommen. Wahrscheinlich hast du dich als Deutscher zu erkennen gegeben. Nee. Aus Dubai. Genau. War ich ein bisschen neidisch. Ja, ich auch. Ich habe vorhin auch den Namen Overwatch verwechselt. Das ist schön, aber Dubai, da reizt mich in der Tat nichts. Also es ist schön, die Architektur da zu sehen, ja. Aber ich möchte es mal gesehen haben. Ja, gesehen haben. Nichts Einzelnes. So die Wüste an sich würde mich reizen. Und diese komische Palme im Wasser. Ja, da kann ich dir ja ganz gute, da waren nämlich Leute und diese, war das bei der Palme oder war es bei der Weltkarte? Und zwar ist die so scheiße angelegt, dass das Wasser da jetzt steht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, 40 Grad, wie es riecht. Stehendes Wasser, ja. Die müssen, haben da künstliche Bewegung drinnen, damit das Wasser nicht steht, es riecht dann trotzdem wie Sau. Trotzdem und baden kannst du da sowieso vergessen, nein, du bist der Einzige am Strand. Nee, ja, würdest aber gerne mal sehen. Ja. Achso, da kommst du bei der Weltkarte auch irgendwie nicht so richtig drauf, weil da steht so ein Riesenhotel davor. Mhm. Naja. Also, nö. Und die letzte Karte kam, ich hoffe, ich habe keine vergessen, von Miss Marple und Herrn Stringer von Helgoland. Ja. Mit auch so einem kleinen Seitenhieb, ich weiß es nicht genau. Sie sagte auch, das passte. In der Mitte der Hund, rundherum die bölkenden Schafe und der Hund schreit Fresse. Ich hoffe, wir sind dann der Hund. Ja, Miss Marple sagt ja auch gerade, sie trinkt einen Küstennebel drauf. Dann ist sie die Hörerin, ne? Ja, nicht lang schnacken, rüberstecken mit dem Ding. Intercept hat übrigens auch seine französischen kulinarischen Untergangserfahrungen. Siehst du? Ich kann es bestätigen, dass es mir da immer geschmeckt hat. Der Wein nicht so, ich finde, die trinken so ein bisschen etwas anderen Wein. Ich nehme dann eher so den Portugieser. Also aber weiß, das Einzige, vom Essen war cool. Das war Einzige, cool. Was ich da essen konnte, war Frühstück. Also Baguette und sowas, das war fantastisch, aber alles andere war echt... Ja, Frühstück ist ja eher, weiß ich nicht, also richtig schönes Wild, das können die richtig gut. Also so Wildspezialitäten. Ja, vermutlich irgendwo im tiefen Wald. Naja, dann haben wir doch vom letzten Mal, wir wollten die Sommerpause andeuten. Wir deuten jetzt mal die Sommerpause an. Das war es eigentlich auch schon, ne? Wahrscheinlich im Juli, August, so, da wird es vielleicht mal eng. Und nee, Juni, Juli, ne? Juli, August. Eher der komplette Juli. Und im August sind wir wieder da. Also Juli machen wir auf jeden Fall nichts. So, genau. Das vermuten wir. Halvor, keine Karte von dir? Ja, eben. War da wirklich keine von ihm bei? Ich musste, warte mal, vielleicht ist sie untergegangen. Wir müssen mal schnell nach OneNote. Vermutlich schreibe ich schon nicht mehr auf, weil das eher so Standard ist. Ich dachte, das ist schon eingebrannt. Doch, du hast mir doch letztens eine geschickt. Warte mal kurz her. Aber noch nicht von Halvor. Jörg schickt mir das ja alles im Facebook Messenger, wo wir mit auch noch eine coole Überleitung haben zu unserem Facebook. Ich möchte nur kurz erwähnen, es ist auch nicht so, dass wir die nicht angucken würden. Also, ne? Nee, ich freue mich immer noch über jede Karte. Also, wir sind echt, da bin ich begeistert über jede Karte. Overgold, Le Havre, Riso, Karte Halvor, 20.03. doch. 14. März, da hatten wir, war das vor unserem Podcast? Oh, wann ich das wüsste. Müsste danach gewesen sein. Da warst du gerade Richtung Bremen auf Nachtcash-Tour mit Bullenherde, Bullibande, Maurer und Co., MS Badewig und ich. Und die haben dir wieder den Stempel aufs Gesicht gehauen. Also whatever, wenn wir mal einen vergessen, tut mir leid. Also ich vergebe mir immer Mühe, alle aufzuschreiben. Aber es ist wie mit den Kommentaren, lesen wir auch nicht alle vor. Ja. So, dann sind wir ja damit einmal durch. So, Mit dem Vorlauf sozusagen. Und ich will mal gucken, wie lange hat das diesmal gedauert? Das war schnell. 12 Minuten, alter Vogel, das sind ja gerade mal 5 Minuten hier live, ne? Oder, naja, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder durch. War schön, dass ihr alle dabei wart. Ja, bitte demnächst wieder einschalten. Der Abbinder. Naja, ich hatte ja so die großartige Idee, dass wir mal mit ein bisschen mehr mit euch interagieren, weil das ja hier bei diesem im Chat während der Live-Sendung ja eigentlich so wunderbar funktioniert. In den Kommentaren funktioniert es nicht so. Die Gruppen hängen auch irgendwie so ein bisschen, dümpeln die vor sich um. Das und man muss ganz ehrlich sagen, dieser Facebook-Show-Chat, es war lustig mit allen 5 Leuten da drin, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin. Gut, dann machen wir nächste Totgeburt. Nächste Totgeburt, das werden wir also auch schließen. Ja, dann gibt es halt keine Interaktion, dann müsst ihr mit uns auf Events interagieren. Kommt ruhig ran, reibt euch mal an uns. Ja, aber steckt uns mal Geld ein, zu, ja. Irgendwie haben nicht nur wir das Problem, aber es ist auch extrem schwierig, von einem Hörmedium auf ein Bewegtbildmedium umzuswitchen. Ja, aber findest du das überhaupt so schlimm? Na, ich hätte dann schon, also früher kamen einfach irgendwie mehr so Themenvorschläge. Ja, das stimmt. Es kam immer, also wir haben einen, der immer noch mal ab und zu was schreibt. Ja. Aber das stimmt. Also, ja, Tipps und Tricks, Tipps kriegen wir nicht mehr ganz so oft. Das ist, Leider wahr. Also da würden wir uns schon drüber freuen. Ja. Das finde ich schon, ne? Aber nicht, dass Sie das jetzt falsch verstehen. Also grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn die Leute unseren Podcast lediglich konsumieren. Ja. Weil, kann ich gut mitleben, habe ich ja früher nicht anders gemacht. Naja, ich habe meistens noch was geschrieben, aber finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn einer sagt, ich will das nur hören und manchmal interessiert es mich, manchmal nicht. Vollkommen in Ordnung. Was machen wir denn jetzt? Lasse ich den Facebook-Chat offen erstmal oder mache ich ihn gleich zu? Mach ich zu. Das ist sonst so ein. Da muss ich gleich wieder an Löschen. Open Caching denken. So. Warte mal, damit wird dauerhaft gelöscht. Unterhaltung archivieren. Unterhaltung löschen. Ich hoffe, ich lösche mich nicht selber raus. Archivieren tun wir da nichts. Löschen. So. Na, wir bleiben erstmal bei dem Live-Chat, der bleibt sowieso. Genau. Egal wie wenige da drin sind, live ist immer schön. Ich finde live einfach besser. So, wer das irgendwie geht, machen wir auch live. So, was wir noch beerdigen. Na, wir? Aber nicht wegen uns, sondern die beerdigen sich selber. Das sind die Dosenfischer. Man könnte ja jetzt sagen, wir haben es vorausgesagt, schon vor irgendwie einem Jahr. Ich wollte sagen, ich habe schon am Ende des Podcasts gesagt, das wird nichts mehr, wenn die jetzt keinen Podcast machen, nur noch als Band auftreten. Das ist gleich böse gemeint, die sind aber schneller vergessen, als sie gucken können. Ja. Naja, also, es ist, ich ja. Wie soll ich es jetzt sagen? Wenn du deine, es ist halt schwierig, wenn man Dosenfischer heißt und über Geocaching singt, grundsätzlich sich eine neue Fanbase aufzubauen. Ja, ja, das geht. Und ganz andere Themen reinzubringen, ist auch schwierig. Also ja, insofern ist ein logischer Schritt. Wer es gerne gehört hat, dem kann es ja jetzt immer noch hören auf CDs. Meine Musik war es ja eh nicht. Also ich habe für mich gemerkt, ich habe nur früher viel mit denen zu tun gehabt. Weil von Anfang an habe ich sie sozusagen begleitet und war ja auch Fan durchaus. Und es gab auch durchaus Zeiten, wo ich mich wirklich auf den Mittwoch gefreut habe, weil ich wusste, egal, es gibt wieder eine Dosenfischer-Folge, das war morgens das Erste, was ich auf Arbeit gemacht habe, die zu laden und zu hören. Weil die wirklich guten, die haben einfach einen tollen Podcast gemacht. Sie hatten natürlich auch, muss man auch ganz klar sagen, den Vorteil, sie waren alle die Einzigen. Aber die haben das mit einem Enthusiasmus aufs Palett gesetzt, dass das einfach Spaß machte, zuzuhören. Die letzten 2, 3 Jahre von dem Podcast habe ich auch nicht mehr gehört, weil sie einfach, ich hatte dann irgendwann das Gefühl, da werden nur noch die E-Mails vorgelesen und man merkte für meinen Geschmack einfach, dass sie gar nicht mehr cachen gehen. Aber sie haben einen Standard gesetzt. Sie sind für viele so, geht mir auch so, so ein bisschen die Cache-Jugend. Ich habe echt ernsthaft überlegt, kurz auch nach in die Schweiz zu fliegen. Und zwar gar nicht wegen der Jungs, die mag ich auch, aber die Band ist mir ehrlich gesagt völlig egal, aber die beiden mag ich auch, aber deswegen wäre ich nie nach Schweiz geflogen, aber für mich selber, weil es einfach so ein bisschen auch meine, die gehörten einfach zu meiner Cash-Jugend in Anführungszeichen so dazu. Okay. Naja, so eine tiefe Bindung hatte ich jetzt auch nicht, aber ich habe eine super geile Idee und wir broadly announced, die schweigende Mehrheit, die Band. Ja, ich an der Gitarre und Jörg wird unser Leadsänger. Das ist so eine Richtung, so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen Iron Maiden und Tim Bensko, müsst ihr euch so vorstellen. So ist irgendwie die Richtung. Ich muss gestehen, dass ich, als ich dieses hörte mit der Band, dass die aufhören, habe ich das gelesen und weggeblättert. Ich hätte das nicht mal in dem Podcast heute aufgenommen. Nicht aus Bösartigkeit, sondern weil ich überhaupt nicht, ich hatte nicht mal den Ansatz dazu. Ich dachte, ja, jetzt hören sie auf. Die sind aber mittlerweile in meinen Augen so weit weg vom Cashen, dass die eh schon nicht mehr. Naja, also man muss sich mal Folgendes sagen. Sie hat eine große Fan-Crowd und wenn nee, man so ja. Groß, da, Entschuldigung. Eine, eben nicht. Eine große Fan-Crowd unter den älteren Geocachern, die hier aus dieser Gegend kommt. Und wenn du diesen Geocachern folgst, dann kriegst du das irgendwie auch mit. Aber ja. Also ja, das muss ich trotzdem nochmal klar. Der Podcast, ja, unterschreibe ich dir sofort. Das war früher auch ernsthaft bei diesen Geocacher-Medien schlicht der Standard. Das war's. Das musste man gehört haben, da unterhielt man sich drüber. Die Band ist in meinen Augen nie über eine sehr kleine Fanbase raus. Ja, aber also ich meine, ich war auf mal irgendwo, ich glaube in Schwerin war das, da haben sie mal irgendwie ein Konzert gespielt, da standen dann 150 Leute. Ja, das war's aber auch. Die kannte ich aber auch alle, weil die alle aus dieser Gegend kamen und das meine ich ja. Und wenn du jetzt 150... Aber das nenne ich jetzt nicht groß, weil das haben sie in ihrem Podcast selber gesagt, sie hatten bis zu 1000 Leute vor der Bühne stehen, ja, aber ihre Fanbase war eher so 100 bis 150, was sie ja in Bremen gemerkt haben, als es ohne Event so eine Veranstaltung war. Ja, aber das war tatsächlich so, ne? Die konnten das alles mitsingen, also wie gesagt, ohne es jetzt werten zu wollen, meine Musik weiß halt nicht, aber da flogen dann auch die BHs und die Schlippis auf die Bühne und das ist natürlich hier in dem Bereich, wenn du dich auch mit diesen Leuten vernetzt hast, dann war das natürlich schon immer nach vorne und nach vorne und nach vorne. Ja. Und also sind jetzt nicht mehr da. Wir haben es jetzt mal kurz gleich zu Beginn aufgenommen. Es sei ihnen alles Gute gewünscht. Wie gesagt, in meinen Augen haben die viel für die Community getan, weil gerade zu den Zeiten, wo es noch gar nichts gab, waren sie die Einzigen, die waren einfach das Nachrichtenportal, ohne dass man überhaupt überlegen musste, wen man hört oder was man hört. Es gab einfach nur die. Ja. Die Überleitung machst du jetzt aber zum nächsten Thema, bitte. Was ist denn eigentlich das nächste? Das kriege ich jetzt irgendwie nicht so richtig rein. Das muss ich jetzt so vorsichtig formulieren. Ich will ja nicht wieder alles durchbeleidigen, aber ich habe das nur diese Woche so mehr oder weniger durch Zufall mitgekriegt, was da bei den YouTubern, also bei den Geocaching-YouTubern, da scheint ja so richtig, richtig der Punk abzugehen. Es gab ja eine ganze Menge. Ich hatte ja mal irgendwann, wie gesagt, einmal im Jahr höre ich in alle Podcasts rein und meistens gucke ich dann auch mal, was gibt es eigentlich so an YouTubern und was sonst noch so auf dem Markt ist oder an Fotografen oder. Ja, das habe ich. da fiel mir dann auf, da gab es dieses Geoamt. Den fand ich schon etwas schräg. Der ist so ein bisschen, der ist auch so Boulevard, aber ein bisschen sehr extrem. Also der beleidigte dann auch live vor der Kamera irgendeinen Opi, der einfach nur guckte, was er da unten macht. Den bepöbelte er da und so. Also seinen Sohn nahm er mit an so eine Schräge an einem Fluss, wo ich dachte, Alter, wenn das das Jugendamt sieht, dann hat er auch bald keinen Sohn mehr. Also den fand ich schon arg grenzwertig. Aber der war okay, also ne, nichts Schlimmes. Und der hat ganz viele Videos auch gemacht. Und jetzt plötzlich, das habe ich wie gesagt auch durch Zufall mitbekommen, hat er aufgehört mit einem 8-Sekunden-Video. Wo er einfach sagt, danke, dass ihr mir zugehört, jetzt höre ich auf. Die meisten schreiben jetzt, dass sie ihn vermissen werden. Einige sind aber wohl auch irgendwie sauer, weil er wollte wohl nach Italien mit dem, wie heißt die kleine Scheißkarre aus dem Osten? Mit dem Trabant. Mit dem Trabi. Und da hat er wohl auch Sponsoren für gehabt. Oder Angela Merkel. Hat er wohl auch Geld für gekriegt oder was? Und hört jetzt einfach so auf. Also das ist auch sehr komisches Aufhören mit dem 8-Sekunden-Video. Also das fand ich schon echt schräg. Und dann wurde es echt noch, also ich kann es fast nur assig nennen. Plötzlich gab es dann, es gibt noch Geobastards heißt der. Den habe ich dann ein, zwei Videos von geguckt. Eigentlich müsste er Geobastard heißen. Ja, also insgesamt muss man das mögen. Also der ist so ein bisschen so rockermäßig. Zumindest das tut er so. Ob er so ist, sei immer mal dahingestellt. Also, er tritt so auf wie so ein Rocker. So. Also ich habe mir gedacht, meine Fresse, wenn du deine Folge anfängst mit die neue Folge ist online, check das Shit out. Ja. Und dann so ein geiles Profilbild hast. Nicht schlecht. Aber dann habe ich mir angeschaut, er hat ja jetzt hinten an seinem Wagen Geobastards drin. Ja. Und ja, er hat echt einen Blick gesehen. So... Ich sag mal so, wie der junge Kevin Russell. Wenn ich kenne auch Kevin Russell nicht, aber. Das kann ich jetzt auch nicht mehr. Der Typ sieht, der ist Geschmackssache, sagen wir es mal so. Ich will ihm gar nicht zu nahe treten. Also mein Geschmack ist nicht, er ist echt Geschmackssache, weil ich einfach das Gefühl habe, er gehört für mich zu diesen Menschen, die so rockermäßig auftreten, aber keine sind. Und dann habe ich da auch mal reingeguckt, weil ich dachte, gut, muss ich ja mal sehen. Da weinte er dann zwei Folgen, eigentlich laufen nur rum, dass jetzt Frau und Kind weg sind. Das finde ich, kann ich verstehen, ist schlimm. Ob man sowas auf YouTube öffentlich verarbeiten muss, das sei mal auf einem anderen Blatt. Und dann, ob es im Geocaching, in Anführungszeichen, YouTube-Film sein muss, das steht dann auch im dritten Blatt. Also das fand ich schon sehr schräg. Und jetzt plötzlich, vorher, er hat sich wohl auch mit anderen irgendwie gehabt, hat mir irgendwer erzählt. Da gab es sowieso wohl schon mal Streit mit anderen YouTubern. Und jetzt plötzlich macht er dann in Anführungszeichen Verarschungsvideo über Mixi-TV. Das hat er dann auf Facebook groß angekündigt auch. Nur die Resonanzen hat er, glaube ich, nicht ganz so mit gerechnet. Da kamen dann so 10 bis 15 Kommentare, die mehr oder weniger alle sagen, hör mal, Junge, Mixi ist ja gegen das noch erste Qualität, was du da bringst. Also, ist es das? Ach, wo er auf Klo sitzt, genau. Ja, Basti, sie nehmen jetzt einen Scheiß-Cache, womit wir zum Einstieg wären. Ja, ich fand das ganze Video, ich habe mir das tatsächlich mal angeguckt, also, sorry, das ist einfach niveaulos. Also, da ist mir Mixi 1000-mal lieber, der versucht der Community was zu geben. Er hier versucht sich auf Kosten anderer YouTuber jetzt irgendwelche Fans zu schaffen. Ich finde das äußerst schräg. Also vielleicht sollte er das erstmal mit seiner Frau, die ihn verlassen hat, und mit seinem Kind erstmal verarbeiten und dann erst wieder Videos machen. Also das ist schon... Ich mag ja Boulevard selber, machen wir es ja auch, aber es gibt auch Grenzen, wo man mal sich fragen muss, ob das noch irgendein Niveau hat, was man da macht. Also ich fand es echt schräg. Also ja, ich fand es auch schräg, aber ich fand es jetzt auch nicht. Also wenn das dein Stil ist, dann musst du den auch ausleben. Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Also kann man ja auch machen, aber muss man es jetzt auf Mixis Kosten machen? Das ja, auf Mixis, auf Mixis Kosten muss man es natürlich nicht machen, das ist völlig korrekt, aber weißt du, du musst am Anfang vielleicht auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen und was wir da drin haben. Ja, aber der macht das schon lange. Der ist ja nicht neu. Ja, um da ein paar Comments zu bekommen, wie auch immer. Vielleicht gibt's da auch ein Beef, ist doch wie bei den Rappern, weißt du, dann disst der eine den anderen, ist vielleicht bei den YouTubern so, muss bei den Podcastern wahrscheinlich auch so sein. Das kann natürlich angehen, ja. Also soll sich auch jeder seine... Ich habe mich nicht abonniert, aber könnt ihr mal gucken, Geobastas. Genau, soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Abonniert ihn, scheint ihn unheimlich glücklich zu machen. Vielleicht beruhigt er sich dann ja auch. Diese fucking Sonnenbrille ist aber auch geil auf dem Foto. Das ist bestimmt Malle oder so. Ja, aber ja, da, nee, auf Teneriffa war, glaube ich, oder so. Also, jetzt nehme ich auch noch Kontakt auf, oh Gott. Nee, das mach ich lieber nicht. Ich sage ja auch gar nicht, dass das alles stimmt. Ich halte ihn nur nicht für authentisch. Das ist mein Problem. Ja. Könnt ihr euch angucken, wenn er auf YouTuber steht. Aber das ist okay. Ja, fällt mir nur auf, dass da also irgendwie im Moment ein bisschen Unruhe zu sein scheint. So viele sind nicht mehr übrig jetzt, glaube ich, die YouTube-Videos machen. Mixi ist ja auch mehr Werbesendung geworden. Also ist macht, Mixi ist ja immer noch mit seinem Gürtel unterwegs. Ist kommt ja relativ wenig. Ist er einfach in den letzten Folgen, ist es einfach so. Kann ich auch den anderen vorziehen. Er macht ja auch tatsächlich jetzt, findet man unter Mixi Event Unterhaltung für Event, also er macht jetzt auch tatsächlich Eventbespaßung. Auch mal wieder eine gewagte Sache, bin ich mal gespannt. Also wenn du mir so, wenn du mir so Eventbespaßung, dann denke ich immer so an so einen DJ, der hinter einem Plattenteller, jetzt Roland Kaiser, ja, nur mit dir. Also das muss ich mal sagen, er stellt das ganz geschickt auch vor, das ist echt gut gemacht. Er hat da irgendwelche Boxen und stellt dann Rätsel hin und das kann man auch skalieren. Ach, dieses. Ach so, ich dachte, er macht Mucke. Ja, Nein. Er macht so einen Rätselraum sozusagen. Ja, aber mit diesen Kästen, die auf verschiedenste Art und Weise aufgehen und das ist auch skalierbar, also für X bis Y Leute. Mhm. Also, weiß ich nicht, ob es sich lohnt zu machen. Das habe ich zum ersten Mal hier auf unserem Mega-Event in Stade gesehen, wo irgend so ein Typ, der in Holland, glaube ich, war, der ist ja bekannt dafür. Ich kann dem nichts abgewinnen, aber das Zelt war gut besucht. Aber wenn ich mich auf dem Event hinstelle, mich an so einer Knobelbox versuche, ich auch nicht aber mal, andere Leute, das verstehen würde. Aber ganz ehrlich, andere Leute, da ist wieder unser Fenster im Netz. Das geht jetzt ab. Wir transferieren wieder zu sehr und es geht sofort auf. Wenn ich mich an das Tippitapp erinnere, da hing ja auch so ein wie nennt man das, wenn man so Stöcker knackt? Fällt mir gerade. Lockpicking. Lockpicking-Cash ist auch nicht mein Ding. Ja, aber ich habe zum Beispiel auch Lockpicking, nicht Kurs, aber die standen da rum bei Mixis 50. Geburtstag. Ja. Da haben wir uns auch tatsächlich, das war gut, da trafen sich alle, da kamen wir ins Gespräch. Das war eigentlich ein cooler Platz. Ich habe da tatsächlich Lockpicking gelernt. Das war ganz cool da, fand ich gar nicht schlecht. Also nicht so ein verklemmter Workshop, sondern da standen einfach die Boxen rum. Da saßen so ein, zwei, die sich so ein bisschen auskannten und dann hast du dich da hingesetzt, lag alles bereit, konntest alles benutzen. Und dann hast du auch andere kennengelernt, die das auch versuchten. Das war cool, das muss ich echt sagen. Das war ein geiler Punkt, um sich auch zu treffen da. Ja, das kann ja durchaus funktionieren. Mein Ding ist es nicht. Nee, also ich meine auf einem Event auch. Bro. Nee, ich meine jetzt mit dem Boxen auf dem Event. Aber es war auch in Stade ein guter Andrang da. Ist ja auch mal was Neues. Ja? Ich meine, man muss ja auch nicht neue Ideen gleich zerreden. Es gibt ja immer Leute, die das mögen und Leute, die das nicht mögen. Vielleicht gehöre ich jetzt auch zur Minderheit, die das nicht naja, das ist ja Geschmackssache. Ich finde die Boxen zum Beispiel gut, andere gehen dafür cashen. Das ist wieder was ich nicht verstehen kann. Warum gehe ich auf ein Event und dann cashen? Also das ist mir wieder völlig schleier. Also ja, muss jeder für sich entscheiden, ganz klar. Aber es ist auf jeden Fall mal eine Idee und ich dachte, der stellt sich als Alleinunterhalter hin. Nee, also auch, guck mal, mit Zaubern, Ballon modellieren, Stelzen und Kinderschinken. Schminken soll das heißen. Da steht aber Schinken. Ja, man soll wahrscheinlich Mixi, Schminken. Die alte heißen. Sau. Ich glaube es ja nicht. Der geht den Kindern an Schinken. Oh, die Party stört im Heuer und so. Die Party stört im Hund. Habt ihr Wünsche? Ja, spiel mal was Schwarzes. Nicht hier von dem einzigen deutschen schwarzen Sänger. Jetzt von Roy Black. Kinderschinken. Mögen die Rose mit dir singen. Also Mixi, korrigier bloß den Kinderschinken, ey. Das ist ja peinlich. Ja. Das finde ich immer noch zu geil. Kinderschinken. Wusstest du eigentlich, dass du, wo wir gerade bei Essen sind, wenn du jetzt mit Air Berlin fliegst, dass du dann gar nichts mehr zu trinken kriegst? Ja, kriegst schon, aber gegen Bezahlung. Ja, also, und die sind auch immer so, wie soll ich sagen, so freundlich. Auch hey, freundlich waren die bei uns. Wir waren bei uns waren sie nicht freundlich. Also ich glaube, das ist jetzt gerade so, weiß ich nicht, so Inlandsflüge mit Air Berlin. Nee, war bei uns kein Problem. Sind jetzt nicht mehr so mein Ding. Nach Malle hatten wir Berlin, das war überhaupt kein Thema. Ja gut, das ist ja ein weiter Inlandsflug. Ja, im Prinzip schon, das stimmt. Na gut. Zaubern, wir, genau. Zu Malle kommen wir auch noch, aber erstmal haben wir jetzt Melsung. Deine Melsung, ja genau. Kann man, erzähl mal. Dieses hier ausmachen? Ja, nur kurz Rückblick, da gab es ja genug Berichte und was nicht, waren ja alle Podcasts der Welt waren ja wieder da scheinbar und alle haben darüber berichtet. Brauchen wir ja nicht so viel zu sagen. Melsung war einfach nett, also man merkte, dass die ein Thema haben. Coins? Die Leute, das erinnerte mich fast schon so ein bisschen an das Mega am Meer. Es war so eine Gelassenheit da. Man wurde erstaunlich gut aufgenommen, obwohl wir ja gar keine Ahnung hatten. Ich weiß, glaube ich, erst mal gedacht, na, läufst da rum und das sind lauter Freaks und du weißt überhaupt nichts von dem ganzen Scheiß. Ja, das ist ein Geocacher. War also gar nicht, ja, aber auch das ist halt schon, Coiner sind da nochmal speziell. Also ja. Da kam so ein, zwei an den Tisch und stellten Fragen, wo du schon so dachtest, ich habe die Sprache nicht verstanden. Aber trotzdem wozu nicht irgendwie doof angeguckt, wenn du keine Ahnung hattest. Also es war einfach ein lockeres, gemütliches Event ohne so einen Heckenhacken rundherum. Das mit dem Schwarzlicht war toll gelöst. Man ging über die Bühne. Du hattest jede Menge Zeit und Platz. Es war überhaupt kein Gedrängel da oben und so. Das Event war einfach optimal. Also muss ich echt sagen, ich habe vorher wirklich so, wusste ich nicht, was auf uns zukommt. Aber im Nachhinein kann ich sagen, ich fand's großartig. Würde ich durchaus mir nochmal angucken. Also auch die Pins, Token, die ganzen Variationen sich mal anzugucken, fand ich schon spannend. Ich werde jetzt immer noch kein Fan davon. Ich bin auch nicht, wie Leni vermutet, jetzt Pin verrückt geworden. Nee. Aber ich fand's. Für dich gelten nur Token aus Kunststoff. Ja, klar. Ja, aus billigstem Kunststoff. Jetzt geht einfarbig. Plastik. Wir fühlten uns gut aufgehoben, tolle Orga, echt alles gut vorbereitet. Das flutschte da, das war wirklich klasse, also muss ich echt sagen. Du siehst das ja auch auf den normalen Events, dass diese Coinstände doch gut frequentiert werden und die Leute sich das auch angucken. Ja. Ist ja auch eine Abwechslung, ja, aber ja. Ich kann dem jetzt auch, sorry, schon wieder beim zweiten Thema nichts abgewinnen. Aber es gibt auch Leute, die sammeln Briefwagen, sieht dann ähnlich aus. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt überzeugter plötzlich Coiner so wäre, das werde ich auch nie werden. Also ich finde Coins immer noch hübsch, aber mir auch nicht, viel zu teuer in meinen Augen. Ja. Wie gesagt, die Plastiktoken, wir machen ja auch ab und zu welche für den Podcast, aber für mich bleibt das einfach Plastikmüll. Für Kinder kann ich das verstehen, für Erwachsene tue ich mich schon schwer, für mich gar nicht. Man muss das auch einfach so sehen, das musst du einfach wie ein Museumsbesuch vielleicht auch sehen, ja? Da guckst du dir auch mal Gemälde an. Ja, das genau. Deswegen hängt dann trotzdem noch die IKEA, der Rahmen mit dem Foto im Wohnzimmer. Aber es ist halt schön, mal das zu sehen, das mal anzugucken. Genau. Ach Mensch, so. Ich hätte ein T-Shirt mit, ich habe keine Ahnung, draufschreiben. Das stimmt, das war eine gute Idee. Und dass mir das nicht gekommen ist. Ja, gute Idee, Miss Marple, darf ich nicht mal dran denken. Die Jeeps bunkern, ja, von dem habe ich auch schon gehört. Es gibt so einen Typ, der die ganzen Jeeps-TBs sammelt und dann immer mit zu den Events schleppt, um sich dann feiern zu lassen. Ganz seltsamer Typ. Aber das ist ja kein Thema, der hat einfach einen Schuss. Ja, wenn man sich keinen eigenen Jeep, dann nimmt sich halt man halt diese Plastikautos. Haben mich leider natürlich recht. Ich habe wirklich gut abgesahnt in Melsungen. Mhm. Was mich jetzt schon, also ich werde auch die nicht sammeln, aber was mich schon ein bisschen mehr überzeugt hat, hatten wir uns ja kurz unterhalten drüber schon vorhin, sind die Pins. Einfach weil man die steckt. Damit Leugnen auch piesacken kann. Nee, die steckt man mal kurz an und die kannst du aber auch pro Event variieren. Das finde ich daran eigentlich ganz witzig. Also die haben Effekt, damit kann ich was machen auch. Der Rest liegt hier alles im Keller rum und ich benutze es doch nicht. Und aber diese Pins, das, oh ja. Ja, du kannst natürlich hinten dieses Teil auch abmachen und dann Sitz legen. Und ja, ich hörte auch, man kann nur so und so viel, sonst reißt das Ohr ab. Wir haben ja diesen Kurzpodcast da gemacht. Das Ohr ab. mit dem besseren Teil vom Podcast. Das Ohr ab. Ja. Da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten. Nee, also die Pins, das hat mir gefallen und wir können es ja mal andeuten. Wir haben ja auch welche im Zulauf jetzt. Es gibt also jetzt demnächst bei uns Pins, ja. Wir werden die in Bremerhaven, damit wollen wir euch also nochmal auf das Mega der Megas in Bremerhaven, jetzt im Mai, ne? Ist das, das ist Mai, ja. Hinweisen. Und natürlich haben wir es auch auf dem einzig wahren Stadtfest, hätte ich beinahe gesagt, sondern auf der Geocaching-Meisterschaft in Lüneburg am Mann. Also sprecht uns an, wir stechen euch. Das wird's geben. Wir haben dann, ich glaube, 100 Stück oder so und wenn alle ist, alle. Da sprecht uns an, wir stechen euch. Das ist auch ganz cool. Wir also dieser Vogel, weg. Ist das ein Vogel oder was so, ist das? Ja. Ja, das sind die Scheiß Live-Podcast. Die Meisen da draußen. Die 6. Mai, genau. Gerade. Event am Meer. Da ist es. Ja, also Fischbrötchen übrigens beim Event am Meer. Von uns wird es auch ein paar Pins geben. Habe ich witzigerweise auch tatsächlich in Melsungen mit Mario angestoßen, die Geschichte. Also die Pins haben mich am meisten tatsächlich überzeugt. Auch nicht die aus Kunststoff, ich mag mehr aus dem Metall. Als Kind habe ich mal übrigens Pins gesammelt. Da hieß es noch Abzeichen. Ja. Und habe ich heute noch eine ganze kleine Kiste voll mit unterschiedlichsten Abzeichen. Du bist lachen, ich habe jetzt oben eine und zwar die mit den Pins, die ich in Melsungen gesammelt habe. Von Maje Event habe ich zum Beispiel eins bekommen. Die haben uns auch nochmal herzlich eingeladen, aber es ist mir einfach zu weit und zu teuer für die 3 Tage. Wir sind virtuell vor Ort. Wir locken auch, ist kein Problem. Ja, das denke ich doch auch. Nein, die waren wirklich sehr, sehr nett da, das war überhaupt kein Thema. Dann haben wir doch, es waren ja auch wieder etliche Events mit ihren T-Shirts vertreten. Da war auch zum Beispiel das Zeppelin war da. Das hatte ich ja im Podcast auch schon angesprochen, da wurde ich ja wegignoriert. Und wer war noch da? Du bist einfach kein Mann für alle Fälle. Hättest du mich da hingesetzt, dann hätte ich wieder einen 3-Stunden-Podcast mit dem Zeppelin-Typen gemacht. Nee, wollte ich auch nicht. Nee, war auch nicht schlimm. Also das war schon okay alles da. War ein tolles Event. Hat mir super, super gefallen. Würde ich wieder machen. So, was haben wir noch? Da haben wir auch schon, wie gesagt, da gibt es auch den anderen Podcast, den 98er zu, den könnt ihr euch anhören. Da habe ich ja, durfte ich ja mit dem besseren Teil vom Cash-Podcast nochmal, hat er nochmal einen Gastauftritt sozusagen gehabt. Selber will er ja nicht mehr. Doch, mit seiner Frau kann er ja daran. Ach, Frau, Freundin. Mit Frau Pirelli. Die, ja, die braucht nicht mal ein Mikro, die hörst doch so. Ja, sie ist so klein, wie sie laut ist. Ach, ich fand Ellie immer super nett, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber sie ist wirklich auch klein. Da, also die hat uns die Coins einzeln erklärt noch und wie, und die warum, hat, das was ist noch so ist. Eine von denen, die haben noch so richtig Ahnung vom Geocaching. Ja. Also wenn du jetzt heute mal mit einem so, ja, wie soll ich das jetzt sagen, mit Leuten, die neu dazugekommen sind, die steigen einfach nicht so tief ein. Das ist einfach so ein... Stell dir Fragen, wo du manchmal einen Kopf hast, ja. Ja, aber auch nicht so richtig. Aber Ellie ist da noch so richtig drin. Ja, ja. Ja, die gibt dir da auch ganz gute Tipps. Und gut, sie hat ja jetzt, den richtigen Mann dazu. Aber der wollte nicht mehr podcasten. Sein Mikro hat er verkauft, hat er uns klar gesagt. Ja, und dann hast du noch natürlich noch ein zweites cooles Event, nämlich GC71JA4. Wer hat an der Uhr gedreht? Das gibt es übrigens jedes Jahr. Was war das eigentlich? Ja, das war eher, ich muss erst mal überlegen, das hatte ich mir gedacht, hier in Stade irgendwo war das. Da sieht man immer, also manche Events, ich frage mich doch, wann ist denn das ein Event genau ein Erfolg? Also dieses Event hatte exakt einen Besucher und das war noch nicht mal der Owner. Das ist super, wenn der Owner nicht kommt. Also zumindest hat er nicht gelockt, vielleicht gehört er ja auch zu denen, die sagen, nee, also locken muss ich nicht. Aber ich finde es eigentlich clever, ne? Das Event ging ja von, warte mal, wir haben vorgestellt, von zwei auf drei, genau. Und sonst gibt es das ja auch von drei auf zwei. Und da gehen ja tatsächlich Leute hin, aber einfach nur so ein Event einzustellen, um Leute da aus ihrer Couch rauszubewegen, ist doch geil. Wir müssen mal die GC-Nummer nennen hier. Nee, habe ich gerade. Ich gucke gerade, was da noch. Hast du schon? Ja, habe ich schon. GC71JA4? Ja, also das war so ein Event. Also ich sage jetzt mal nichts zu dem D3T1. Ja, aber nachts sich da rausquälen, das ist eine Zeit, da passieren viele Witunfälle. Ja, da ist ein D3 dann auch, ja. Da musste wohl wieder einer mal sein. Und dann hat den exakt einer. Also es gab ein Publish. Dann stand, werde vorbeikommen von Wichtel 58. Dann Doc Stade hat Ping geschrieben. Ich glaube, das war auch der Veranstalter. Dann ein Will It Tent. Dann ein Ride Note, hat mich entschlossen, doch nicht zu kommen. Ja, nächsten Tag. Dann kommt der Hafenspieler, hat dann gelockt. Pünktlich und erfolgreich. Es war ein Logbuch signiert, also war da auch unser Logbuch. Und das war's dann. Ja, aber wenn der Uno noch nicht da ist, wo soll denn das Logbuch herkommen? Vielleicht lockt der Owner einfach nur nicht, das weiß ich nicht. Ich frage mich insgesamt, ob solche Events wirklich noch irgendeinen Sinn machen. Also sie stören mich letztendlich eigentlich nicht, aber an sich schon, weil ich kriege den Scheiß ja auch immer in meine Pocket-Queries rein. Also ich finde es mega geil, um mal Leute rauszulocken. Ja, du siehst ja, du lockst doch nicht mehr. Das ist doch ja, ich würde da auch nicht hingehen, aber wenn du da hingehst, dann würde ich abfeiern, dass da einer hingelaufen ist. Der sich jetzt seine DT-Wertung gefüllt hat. Ja, aber und diese Zeit, da schlafe ich schön und glücklich. Oh. Ich sehe gerade, dass der Interceptor, schreibt da gerade im Chat, auch so ein kleiner Pin-Fan, also das nannte man übrigens früher immer doch noch Abzeichen-Fanatiker war. Oh. Siehst du, so treffen wir alle. Der müsste ja auch einen kriegen. Aufeinander. Naja, sie sind ja auf dem Weg zu uns. Jetzt mal die Frage gestellt, habt ihr früher auch Steine gesammelt? Ja, nun fange ich mir so Scheiß hier an. So. Wo sind wir? Ja, das Event wollten wir einfach mal erwähnen. Irgendwie über die Sinnlosigkeit von Events kann man ja genug streiten. So, dann was auf Malle. Ja, da brauchen wir auch nur einen kurzen Rückblick. So viel gibt es da nicht zu berichten. Also der Live-Podcast von Malle kam erstaunlich gut an. Also den haben irgendwie fast 20 Leute gehört und wollten sie den noch nachhören. Also ich werde den nicht bei uns im Blog stellen. Dafür ist das einfach... Ja, du hast ja auch gesagt, dass er nur live ist, ja? Also man kann ihn ja auch anhören. Du kannst ja auf MixlR gehen und da kannst du dir anzeigen lassen, was wir bis jetzt gesendet haben. Und ab und zu zeichne ich die einfach mal, weil ich immer nicht weiß, was ich da klicken muss, zeichne ich die ab und zu aus Versehen auf. Man kann den dann nachhören, aber der ist eigentlich nur gut, wenn man das live genießt. Ich habe deine Reise mit Interesse verfolgt und war kurz da. Ich habe mir am zweiten Tag schon überlegt, machst du jetzt noch ein schönes Frühstücks-Care-Paket? Oh, ich muss auch. Also, Malle war echt schön. Die Insel ist schön. Ich würde trotzdem nie wieder hinfahren. Ihr hattet auch gutes Wetter, wie ich gehört habe. Ja, wir haben tatsächlich 5 Tage oder 6 Tage fantastisches Wetter gehabt. Außer nachts war es wirklich, wir hatten einmal die Scheibe befroren morgens. Es war scheißkalt. Und das war auch das Problem. Diese Finca war schon toll. Wir haben so ein bestimmt 100 Quadratmeter Raum da fast gehabt, mit 5 Meter Deckenhöhe, und genauso kalt war es da drinnen auch. Weil die scheiß Heizung, die da drin hängt in Mallorca, die funktioniert Dreck. Hättet ihr mal, das, deswegen essen Mallorquiner, so nennt man die ja, ja, in diesen Zeiten immer sehr viel Bohneneintopf. Ja, damit sie sich, nein, die essen da gar nichts. Da sitzen drei alte Leute, und dem das jetzt gehört, das ist ein Berliner Arzt, der hat das jetzt wieder übernommen, und vorher hat das ein anderer nämlich vermietet. Und wir sind so die Letzten, die er so abgearbeitet hat von der Liste, die noch gemietet hatten. Wir waren komplett allein auf dieser Finca, das war natürlich klasse. Hm. Allerdings hast du in Mallorca, ich weiß nicht, was alle an der Insel finden, sorry, du hast nirgendwo Ruhe, überall bellt irgendeine Scheißtöle rum, ja, weil alle haben sie ihre halb verwilderten Köter auf dem Hof laufen. Egal, wo ich hinfahre, es wird schon eine Steinmauer mit einem Zaun und möglichst noch Stacheldraht oben drauf geben, aber überall. Hm. Naja. Oh, 7 Millionen Radfahrer auf dieser Insel, ja, das weil das die Haupttrainingssaison ist. Ja, genau. Später wird es nämlich zu heiß dafür. Das ist tatsächlich so. Ich finde die Insel trotzdem schön. Die Insel, ja. Ich habe mich nur gefragt, wenn das bei euch da ausgebucht gewesen wäre, diese Finca, dann wäre es aber ein bisschen eng geworden an dem Pool, oder? Da hättest du die Handtücher aber nicht nehmen müssen. Nee, zum nee, so viele Zimmer waren das nicht. Die war sehr groß, die Finca hat aber wenig Räume. Okay. Das war also echt überschaubar. Die war auch nicht ganz billig. Was heißt denn, ist es denn eine Begründung, um Scheiße zu bauen, dass die anderen die Scheiße sonst auch und eventuell schlimmer bauen? Den Zusammenhang habe ich nicht ganz begriffen. Wir sind gerade wieder im Chat und rätseln gerade. Ach, jetzt erinnert mich irgendwas daran, dass wir gleich Podcast haben. Muss ich jetzt mal ausschalten. Also, kurz und gut, Mallorca, tolle Insel, geht um Jeeps, wenn die Menschen nicht drauf wären. Ach so. Übrigens schließt sich jetzt wieder das Fenster, das heißt, wir müssen hier einfach Bohneneintopf essen, dann geht es noch schneller auf. Nee, also ich würde nicht nochmal hinfahren. Mir ist es zu voll an Menschen und mir ist diese Insel zu voll gebaut. Mhm. Selbst in den Bergen. Ja. Da habe ich am letzten Tag noch das Nummernschild vom Auto abgerissen beim Rückwärtsfahren. War aber trotzdem eine Reise wert, hat auch Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich würde es nicht wieder machen. Also für mich hat es sich nicht gelohnt. Wo war denn jetzt genau? War der unten oder war der im Nord? In der Mitte, fast genau in der Mitte der Insel. In der Mitte. Damit wir überall hinfahren können. Ja. Uns hat auch alles gefallen. Also wir sind als erstes im Nordosten oben, da ist ja dieser einsame Leuchtturm. Also. Und so, also es waren noch tolle Caches, die kommen ja am Ende nochmal. Was mir an der Insel einfach gefällt, wenn du jetzt so einem Zeitpunkt wie jetzt reist, dann hast du wirklich ein total angenehmes Klima. Ja. Natürlich darfst du jetzt nachts nicht rausgehen, aber ansonsten top. Nee, also das Wetter war auch wirklich, wie gesagt, wir haben auch die Woche genossen. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, schlimm, sondern ganz im Gegenteil, trotz des Frühstücks, das wirklich scheiße war, war es absolut okay. Wir können die Caches ja auch einmal vorziehen, dann haben wir die mal erledigt. Mhm. Also, Cache-Tipps mittendrin jetzt schon mal. GC40FN8. Also mal GC40FN8. Das ist ein Multi, den ich eigentlich von Homer J, Deutschen, den ich trotzdem erstaunlich bescheiden fand, weil Homer J kenne ich eigentlich sehr gute Caches, aber der hat mich nicht so überzeugt, weil der Final wirklich nicht ganz ohne war, da ranzukommen und auch sehr versteckt. Und dann solltest du auf Spoilerbild gucken. Ich hatte kein Spoilerbild, musste ich erstmal für 5 € mir so einen Daypass holen. Also, ja, den Multi sei mal dahingestellt. Aber die Höhle, wo er dich hinführt, ne? Geil, du musst da, läufst so 1,5 Stunden hin, obwohl es gar nicht so weit ist. Aber es ist die Strecke aus dem Norden, von Orient, hatte man uns empfohlen. Die war schon grenzwertig. Also, da sollte man trittsicher sein. Also es ist noch nicht gefährlich, aber man sollte jetzt nicht mit Kindern das versuchen. Das würde ich lassen. Und dann kommt man da hin und ist in einer riesigen Höhle. Fantastisch. Die ist nicht immer auf. Da ist eine Metalltür in der Mitte vom Gang. Wenn du Glück hast, die auf. Wenn du Pech hast, die zu. Dann kommst du aber nicht an den Cache. Der ist außerhalb. Okay. Aber die Höhle ist die Besuch. Also es geht um die Höhle. Dafür läufst du da eigentlich hin. Und die ist halt in der Nebensaison wohl fast immer auf. Und in der Hauptsaison weiß man es nicht. Mhm. Aber ja, du sitzt doch einer und kassiert 2 € Eintritt da. Das ist auch geil, sich einfach hinsetzen mit einem Stuhl. In der Nebensaison war das sehr lange, aber in der Hauptsaison. Ja. Also selbst in der Nebensaison sind uns jetzt ja noch 3-4 Leute begegnet. Also da ist, die sollen mir alle nichts so erzählen von Mallorca, ist einsam, das ist alles ein Scheiß. Ja, wir haben niemanden getroffen. Ja, glaube ich euch nicht, sorry. Also das ist derart voll, diese Insel, gerade auch jetzt dieses Jahr. Da geht ja gar nichts. Gut. Dann habe ich. Auf dem Weg zur Höhle gibt es dann, den Cache fand ich viel besser, ehrlich gesagt, mit einer coolen Aussicht von so einem Steilhang, gibt es da GC4YJ1D. GC4YJ1D, Forest Canyon View. der ist echt geil, den muss man auch erstmal finden. Von da aus sind es dann noch so 300 Meter bis zur Höhle. Man läuft nochmal eine halbe Stunde. Zickzack. Ja. Und das ist schon spannend, ey. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, und denk da immer dran, das ist mein Geschmack. Also scheiß auf die Dose, Location und der Weg sind es für mich. Was waren das jetzt? Waren das Mikros, Smalls, noch größer? Nee, Small. Small, ja. Hm? Wobei das bei der Lage scheißegal ist, ehrlich gesagt. Wobei, ich habe jetzt auch mal ein TB-Hotel Small gefunden. Das war dann eine Kaugummidose. Ich habe mich gefreut. Ja, ich sage, ja. So, was haben wir noch? Ja, zieh mal durch. Für da. Die, die einen kleinen Multi machen möchten, der einfach bequem und gemütlich ist und trotzdem zu so einem kleinen Lost Place führt, Petra heißt der. GC48Y5T. Petra. Wirklich simpel, aber ein schönes Örtchen. Man kann da gut parken. Da ist es nicht so überlaufen. Und am Ende kommt man sogar zu einem kleinen Lost Place. Dann gibt es einen Friedhofsmulti GC5AE38 oder 3B. 3B. GC5AE3B. Cementerio Saracco. Was ist da interessant auf dem Friedhof? Der Friedhof, die haben ganz andere Friedhöfe als hier. Das ist ja wie so eine Bibliothek. Wo man was reinstellt. Ja. So, ja. Ja, das ist voll. Also einfach, wer das mal sehen will, wie es auf. Ich gucke mir immer gerne in anderen Ländern Friedhöfe an, weil das oftmals ganz anders ist als bei uns. Hochinteressanter Friedhof und der Multi ist so, dass du drinnen nur ein paar Sachen ablesen musst und draußen ein ganzes Stück entfernt ist der Final. Also clever gemacht. Ja, sehr, sehr gut umgesetzt. Mhm. Dann gibt es den Gassi-Podcast, GC40JWD. Und JWD passt auch sehr gut. Da muss man nämlich den Berg hoch und es gibt keinerlei Weg. Sondern nur kniehohes, richtig ekliges Gestrüpp. Also, finde ich assig, würde ich nicht machen, okay. Das ist der Hammer. Das macht so eine Laune da hoch. Also da haben wir uns endlich mal verausgaben dürfen. Hm. Das war richtig cool. Ich würde eher von oben nach unten laufen. Musst du danach ja wieder. Und oben, da musst du auch noch ein Stück klettern. Also, ist, wie gesagt, ist ja auch mein Geschmack. Das ist wirklich diese Caches, wo da... Ist es denn auch gekennzeichnet, dass es so einer ist? Ja, da steht da eindeutig, also das Listing sollte man einfach mal lesen. Das hat er auch cool geschrieben. Da steht ganz klar drin. Hm. Magst du kurze Hosen, dann bist du hier falsch. Magst du es gemütlich, bist du hier falsch. Magst du ordentliches Gehen, bist du hier falsch. Also er hat eindeutig beschrieben, dass das echt hardcore ist da hoch. Gerade im Sommer, weil ja, wenn da die Sonne doch aufknallt. Okay. Was ist denn da oben eine gute Aussicht? Oder? Ja, ja, super Aussicht. Und du bist da oben alleine. Da kommt kein Rentner hoch. Da kannst du dich drauf verlassen. Und in dem gleichen Örtchen gibt es dann auch noch einen kleinen Multi GC4694D. GC4694D. Der Multi ist ein bisschen ablesen, aber der Final ist cool. Der ist an der Steilküste. Das ist schon so ein bisschen, da muss man wieder trittsicher sein und keinen Schiss haben. Und was heißt denn jetzt trittsicher bei dir? Das heißt einmal vertreten, runtergefallen? Ja. Oder? Du musst schon so ein, zwei Meter diesen Steilhang an der Seite runter. Also du stehst da, das ist wirklich nicht, im Prinzip nicht gefährlich, aber wenn du daneben trittst, fliegst du da runter, ja. Und dann geht es dir auch nicht gut. Hm. Aber nicht gefährlich, du hast eigentlich Platz. Das ist einfach, das ist eine Kopfsache. Deswegen sage ich, man muss sowas mögen. Hm, okay. Dann ist das überhaupt kein Problem. Man kann sich auch festhalten, nur wenn da einer hingeht, unsicher ist, und dann wird der da runterfliegen. Das ist mir vorher schon sicher. Dann haben wir den vorletzten. Alcudia Burg GC44TZ 7. Ich hoffe, der schreibt das alles mit da, ne, im Chat. Das ist gut. Ja, alles. Weil drin. Sonst muss ich das alles aufbewahren. Nochmal, GC44TZ7, Alcudia Burg. Da muss man mitten in der Stadt unter eine Brücke klettern. Cool. Also, das ist durchaus T4, würde ich sagen. Und das letzte Mit Hilfsmitteln oder mit Leiter oder so? Eben nicht. Ich mag es ja gerade immer ohne Hilfsmittel. Da kommt man ohnehin. Aber es ist schon, muss man auch wieder sich sicher sein, dass man das mag. Mhm. Und als letztes am Leuchtturm die Steilküste runter. Das kann wirklich fast jeder, es ist einfach nur anstrengend. GC5EQZR, GC5EQZR, Molde Patronet. Das kennen wohl auch die meisten, habe ich gehört. Also das ist echt cool. Das ist so ein alter Weg, wo praktisch der Leuchtturm früher versorgt wurde vom Wasser aus. Und da führt so eine alte Steiltreppe runter, die es schon fast nicht mehr gibt, mit so einem Holzgeländer, das dir unter den Händen zerbröselt. Aber da kannst du runter. Das sieht einfach schlimmer aus, als es ist. Und wenn du dann willst zum Wasser, kannst du auch noch runter. Das letzte Stück, das sind nochmal so 200 Meter. Da sollte man sehr genau wissen, was man tut. Also ich hätte mich schon runter getraut. Aber das ist schon was, wo es haarig wird. Mhm. Nur da unten waren welche am Angeln. Einheimische, die mit, ja, wenn, mit dem Boot dahin gekommen sind, zu Fuß nicht. Am Boot. Okay. Ja, ja, das Boot lag da auch. Ich wollte schon sagen, wenn du 20 Jahre den Weg gehst, dann schaffst du es auch, ja? Nee, also der ist schon der Weg, der letzte 100 Meter, da geht es wirklich so steil runter und kein nichts mehr zum Halten, musst du dich an den Felsen festhalten und so. Das ist schon mit Vorsicht zu genießen. Also eher nichts für Kinder. Oder Alpha geht schon, Mensch, früh ins Bett heute. Nee, überhaupt nicht für Kinder, um Gottes Willen. Also die Caches, die ich da mache oder mit Heike immer, sind meistens eher nicht für Kinder geeignet. Ja, dann ist ja ganz gut, dass wir auf die Kanarischen Inseln fliegen und da die Caches machen. Da wird es schon anders aussehen. Als allererstes haben wir uns erstmal zwei große Handtücher geholt, auf denen reserviert steht, weil wir wollen das ja pflegen, ja? Ja, wir haben ja immer das Glück, als kinderfrei haben wir auch, nehmen wir ja immer neben Saison. Aber wir könnten euch Krümel mal ausleihen, wenn das nee, so. Nee, lass mal, also ich weiß auch nicht warum, aber ja. Nee, wie gesagt, also kann man kurz Fazit machen, weil da gab es ja den Live-Podcast, da gab es auch einen Bericht. Also Mallorca schön, aber ich muss nicht wieder hin. Mir ist es einfach erheblich zu voll. Okay. Ich werde dann aus Gran Canaria von den Kanarischen Inseln berichten. Das wird's ja besser. Vielleicht findest du ja auch Portemonnaie so wie uns. Ja, das fand ich richtig cool. Und wenn das dann noch so ein Happy End hat, also im Sinne von, dass der sich auch der hat sich gefreut, erleichtert. Also für die es nicht gelesen haben. Ist das runtergefallen oder wie ist es geklaut worden? Ich wollte sagen, für die es nicht gelesen haben, wir waren in diesem Alcudia, da gibt es eine riesige Stadtmauer. Das war das Einzige, was man da in dem Örtchen so richtig besichtigen will. So, und dann sind wir da hoch. Es war auch sehr wenig los. Und es kamen auch dreimal welche an uns vorbei und einer davon muss übrigens auch die Diebe gewesen sein, eigentlich fast, sonst kann das fast gar nicht angehen. Und wir gehen da auch hoch und auf halber Höhe soll den Cache versteckt sein. Und stand irgendwie ein Loch in der Wand oder irgendwie sowas. Es gab nur ein passendes Loch, wo du reinfassen konntest. Das war aber auch wirklich tief. Es kam so im Arm gut rein, aber dann war das drinnen auf so einen Meter Umkreis, hätte ich fast gesagt. Und haben gesucht, nichts gefunden. Und wollten wir schon weg. Ich sage, einmal gucke ich noch. Greif da rein, greif mal nach ganz hinten, was ich sowieso schon nicht so schön finde, aber ich habe Handschuhe extra mit gehabt. Und plötzlich hat er es in der Hand. Ich denke, ich habe ihn, hol das raus, Portemonnaie in der Hand. Ich sage, guck mal, das ist doch ein witziges Versteck. Mach auf und hol das erste raus. Guck mal, der hat sogar einen Ausweis reingesteckt. Oh, guck mal, der hat sogar einen Rentnerausweis. Oh, guck mal. Und dann haben wir festgestellt, es ist ein geklautes Portemonnaie. Und als wir mit ihm drüber gesprochen haben, sagt er auch, ja, er hat das mal gehört. Die klauen das, nehmen das Geld raus und schmeißen das sofort weg, dass, falls sie erwischt werden, ihnen das nicht so richtig nachgewiesen werden kann. Also es ist tatsächlich im Ausland so. Und es gibt so, ich habe das mal in Italien gesehen, da gibt es so Stellen, da hat einer, da hat ein Führer, die mal hingeführt, also so Stellen, gehst du rum, da liegen zig Portemonnaies und zig Taschen. Da gibt's, also die wissen genau, wo die es reinschmeißen. Wahrscheinlich jetzt reingefasst, hast vielleicht noch irgendwas gefunden. Und der Cash? Nee. Danach habe ich tatsächlich alles abgetastet, weil das interessiert. Ich wollte den Cash eigentlich auch noch finden, ehrlich gesagt. Ja, der ist weg. Der ist tatsächlich weg. Ja. Also, das ist offensichtlich von denen ganz bekanntes Verständnis. Du musst es wirklich weit reingreifen, um das Ding rauszuholen. Und dann haben wir da durchgeguckt und der Mann kann froh sein, dass er Rentner ist und so Oldstyle war. Er hatte Zettel mit Telefonnummer komplett vollgeschrieben. Und da haben wir noch überlegt, ich sage, nee, das ist mir zu teuer, in Deutschland anzurufen. Wir geben das bei der Polizei ab. Und Heike sagt auch, ja, klar. Und dann guckte ich aber weiter und dann war da so ein vom Koffer dieses Ding drin, weißt du, was du im Koffer gebunden kriegst. Und ich sag, guck dir das an, der ist gestern hier angekommen. Da steht ja auf dem Kofferding drauf. Ich sag, lass uns mal versuchen, den anzurufen, weil kannst du dir ja vorstellen, wie der Urlaub verläuft, wenn du den ersten Tag gleich so beklaut wirst. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. 50 Telefonnummern. Ich sag, wir nehmen irgendeine, wo nur ein Vorname steht. Das ist die Chance groß, weil da stand auch irgendwo Mieter. Dann habe ich dann nachher seinen Mieter da anhacken. Und dann die zweite Nummer war auch nicht zu erreichen. Ich sage, jetzt gebe ich auf. Und dann rief die zweite Nummer aber kurze Zeit später zurück. Das war dann seine Tochter. Die war am besten. Woher haben Sie denn meine Nummer? Wie kommen Sie denn bitte an das Portemonnaie? Die hat echt gedacht, ich habe den beklaut. Naja, haben wir das alles erklärt und sie hat dann den Opi angerufen. Dann haben wir uns da. Der war gerade bei der Polizei, bei der Aufnahme und 500 Meter weg. Und dann haben wir uns da getroffen, da haben wir so zum Kaffee eingeladen. Er hatte wohl seine Freundin und deren Freundin mit. Er ist geschieden. Super. So ein Lebemann. Die erzählen dir alles. Ja. Der war ganz netter. Und dann haben wir uns noch in einen Café gesetzt, weil sie uns eingeladen haben auf den Tee. Und dann haben wir noch ein bisschen geschnackt da. War ganz cool. Also der war froh, dass er seine Papiere wieder hatte. Also in der Tat ist mir das auch mal passiert. Hier hier in der Gegend bin ich auch so beim Cashen und denke, was liegt denn da? Ja, kleines Portemonnaie. Auch kein Geld drin, aber so, das waren von Leuten aus UK. Ja. Also das konntest du irgendwie feststellen, wann habe ich das festgestellt? Ausweis haben die ja nicht. Also irgendwie so ein Tankausweis drin und so Karten drin und eine Kreditkarte auch noch drin. So. Und dann Name drauf. Ja? Dann habe ich das also alles mal, heutzutage googelst du das ja und aha, Facebook. Ja? Dann habe ich mal schnell auf Facebook angeschrieben, ey, hier, ich habe dein Portemonnaie gefunden, bla bla bla, ich würde das jetzt dir geben oder der nächsten Polizeistation geben. Leute, wenn ihr auf Facebook Nachrichten, ihr müsst auch mal gucken, ob ihr Nachrichtenanfragen bekommt, wenn ihr mit einem nicht befreundet sind. Da. Also dann kam ewig nichts, das war irgendwo im Lüneburger Raum. Dann habe ich gesagt, scheiße, was mache ich? Also, da kenne ich ja keinen. Fahre ich hier zu meiner Polizeistelle oder zum Fundbüro. Ja? Wusste ich ja, wo das ist. Bin also in dieses Fundbüro, die hat mich angeguckt wie ein, da müssen sie zur Polizei gehen, die ist hier daneben. Ja, ja, ja klar. Also Begeisterung ist anders. ich war erst bei der Polizei und der hat gesagt, sie müssen zum Fundbüro gehen, das ist hier genau daneben. Und die beim Fund, ja, was soll ich jetzt machen? Da habe ich auch gedacht, also das ist überhaupt nicht geregelt. Ich habe gesagt, der ist nicht aus Deutschland, der kommt aus UK, so wie ich sehe. Hier ist sein Portemonnaie, da ist irgendeine seine Kreditkarte drin, eine Tankkarte drin und irgendwas, eine ID-Karte was auch immer da drin ist. Sie werden aber irgendwie wissen, wie sie jetzt mit Behörden in UK irgendwie was mitteilen können. Die hat mich angeguckt, als würde ich das jetzt machen. Also weiß ich nicht, muss ich vielleicht jetzt hier mit dem die anrufen, wo der Führerschein herkommt oder so. Und was lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ihn da abgegeben, die müssen sich dann rummachen. Ich habe gesagt, das ist jetzt auch nicht mein Ding. Vierteljahr später kriege ich eine Message, er hat das alles bekommen und nochmal danke und so weiter und so fort. Also es ist zum Glück gut gelaufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da umarmt wirst, wenn du sowas findest. Also in Deutschland. Da denkst du es Gott sei Dank anders. Ja. Also weil du im Ausland bist und das ein Deutscher war und der ja Hilfe brauchte. Und du warst auch Tourist. Ja, aber auch die spanische Polizei, wir hatten ja mit denen gesprochen, ne? Auch die sind das viel gewohnter. Er sagte, nee, die wollten gleich die Heimatadresse, die wollten auch hier auf Mallorca die Adresse, was ich oft sowas auch schnell wieder anfinde. Also die kannten das alles. Da war das alles völlig suche. Die Polizei konnte da, die wusste, wie man damit umgeht. Das passiert da mit Sicherheit dreimal täglich. Ja, die Dose mitgenommen, genau, die Gelddose da gelassen. War das natürlich ein Tauschgegenstand, das kann natürlich sein. Also nochmal hier, ne? Passt auf an Sehenswürdigkeiten. Portemonnaie, nicht hinten in die Tasche, jetzt gibt es ja die Ratschläge. Der hatte das sogar im Rucksack und hat gesagt, nichts hat er gemerkt. Im Rucksack, oh Gott. Ja, obendrauf leider auf der Außentasche statt drin. Ja, also Rucksack wird... Oh. Und da oben war nichts los und sie sagte noch, sie hat sich noch gewundert, es kam eine Schwangere, schon ein schlechtes Zeichen, die wird gerne dafür benutzt, und fasst die auf die Schulter, ob sie mal ein Foto von den beiden mal, also mit anfassen und so. Ja, und in dem Moment war der andere schon dran, genau, weil er das verstärkt hat. Genau, und so haben sie die abgelenkt und haben ihm das wahrscheinlich am Rucksack geklaut. Und wir müssen 5 bis 10 Minuten verpasst haben. Viel mehr kann das gar nicht gewesen sein. Aber das kriegst du nicht mit, das habe ich auch schon mal erlebt, du merkst es einfach nicht. Kommt ein Typ mit einem Stadtplan an und nachher fragst du dich, wo hinten dein Rucksack offen ist. Zum Glück habe ich ja nichts in meinem Rucksack. Portemonnaie trägt man als Mann vorne am Sack, so einfach ist das, und das Geld verteilt man am Körper. Stellinger schreibt gerade, E-Arbeit, Klammer Behörde. Stellinger, wenn Heike dich das nächste Mal sieht, kriegst du erstmal eine reingehauen, die ist Beamtin. Ja, ja, das ist, aber das war wirklich, also das hat mich wirklich, weil du bist ja dann so ein bisschen hilfsbereit auch und denkst, ja, du tust denen da was Gutes und deine eigene Behörde sagt, ey, Arbeit. Ja, aber da musst du mal sehen, was siehst du denn? Ja, du hast da das Fundbüro. Was stellen die denn für Leute ein? Hochgebildete, ausqualifizierte Menschen für Millionen von Euro oder den Dümmsten, den sie an der Ecke finden für 5 Euro Mindestlohn? Naja, also ich sehe das so, wenn ich jetzt zu einem Schneider gehe, dann erwarte ich, dass der so ein bisschen sein Handwerk beherrscht. Ja. Und ein Fundbüro, die müssen ja nichts anderes machen, als Ware annehmen. Und ja, aber die verdient da nichts. Und der Schneider verdient mit seinem Handwerk was. Ja, aber die wird ja wohl wissen, wo sie sich committen können. Völlig überlastet. Aber egal, vielleicht hat es auch einen schlechten Tag gehabt. Ich bin da nicht von überzeugt, weil das ist heute sowieso so ein Problem, dass man ganz gerne auch mal Anforderungen gestellt wird. Aber man muss sich mal überlegen, für was für Geld da Leute eingestellt werden. Wen kriegen die denn? Der lesen und schreiben kann? Nein, die kriegen der nichts anderes findet. Ja, aber in einer Behörde, also Fundbüro. Ist denn Fundbüro überhaupt Behörde? Ich glaube, das ist gehört irgendwie zum Landesamt. Ja, schon, aber vergiss nicht, dass auch die, erstens wird immer Behörde gern mit Beamten gleichgesetzt. Ist es nicht so? Es gibt auch Angestellte. Ja. Dann gibt es auch den unteren Dienst. Das ist im Prinzip sowas, ohne da jemanden beleidigen zu wollen, aber das ist so eine Ebene, die kriegst du heute gar nicht mehr vermittelt, weil es diese Stellen in der freien Wirtschaft schon gar nicht mehr gibt. Ja, aber ich meine, die haben, wie oft wird da was gefunden? Die haben nichts zu tun. Ja. Ja, und jetzt kommst du rein und erzählst mal was. Ja, warum arbeiten die da für 5 Euro die Stunde? Weil sie so unheimlich fleißig, gut und ausgebildet sind. Also ich erwarte da einfach, aber ich will das auch gar nicht einschränken. Ich erwarte einfach, dass mir da geholfen hat. Ja, ja, ja, die Erwartung hätte ich auch. Ich erwarte jetzt auch ja nicht von Polizisten, Scheißtag. Polizei wird auch scheiße bezahlt. Ne? Nee, aber du hast schon einen Extremfall natürlich mit Ausland. Das muss man natürlich auch schon sagen. Ja, aber genau das, wo würdest du denn hingehen? Ich meine, rufst du jetzt, was würdest du machen? Die einzige Möglichkeit, die du hast, noch die Botschaft anzurufen. Aber wo rufst du denn da an? Also, nee, da bin ich auch anders. Und ganz ehrlich, ich versuche das einmal, versuche das zweimal, ist mir egal. Also, wenn keiner helfen will, dann ist das halt so. Da bin ich mit durch. Ja, nö, das war ja der erste Versuch. Die haben es ja dann angenommen. Die sind ja auch verpflichtet. Das meine ich. Also, ja. Aber wenn es gar nicht an, ich fange da nicht an zu übertragen. Ich hätte auch keinen, zum Beispiel mit dem Mann in Spanien, so sehr ich ihm das gönne, dass er seine Papiere kriegt, weil, wie gesagt, hier ist ja der ganze Urlaub versaut, wenn er am ersten Tag die Papiere geklaut werden. Aber ich hätte jetzt auch keinen dritten Anruf mehr gemacht, weil mir es einfach so teuer ist, aus Mallorca in Deutschland anzurufen mit dem Handy. Also, ja. Also Leute, denkt nochmal dran, Nachrichtenanfragen öfters mal gucken bei Facebook, das funktioniert, oder bei Twitter. Ja, passiert mir aber ehrlich gesagt, da bin ich genauso doof. Ja. So, was haben wir denn? Ach, das kam so am Rande, das einfach mal erwähnt, gar nicht zu tief drauf eingehen, weil ich es nicht beurteilen kann, aber es scheint ja tatsächlich in Österreich diese Ghost-Locks ein Problem zu sein. Habe ich noch nie gehört, den Begriff. Und das hört sich schon wieder so... Nee, ich musste mir das auch erklären lassen. Das sind praktisch die Locks, wo du nur Online-Locks und nicht im Logbuch stehst. Genau, das nennt sich doch mal Armchair-Locks. Ja? Ja, also... Ach so, ja, für, okay, ne, vom Wohnzimmer aus. Ja, okay. Aber grundsätzlich, also Ghost-Locks, das hört sich wieder so geil an. Ne? Hoffentlich macht da jetzt keiner eine Coin draus oder so weiter. Ich fand es aber spannend, dass das in Österreich... Also ich habe hier jetzt noch nicht davon gehört. Also das gibt es ja. Ja, das gibt es. Also Österreich ist klein. Wenn da jetzt einer anfängt, das einmal durchzulocken, das kriegen die überall mit. Die sind größer als das Saarland, glaube ich. Ja, aber guck dir Österreich an und dann guck dir mal die Einwohnerzahl von Wien an. Dann weißt du auch, wo die alle leben. Ja, du weißt ja, was für Leute aus Österreich gekriegt haben früher. Nee, also wollte ich nur mal angestreut haben, kam bei uns im Chat, in den Chat, den wir gerade beerdigt haben, kam das. Ja. Also fand ich schon mal spannend. Also wusste ich, also siehst du tatsächlich andere Länder, andere Sitten. Man sieht das ja doch so aus der eigenen Schiene nur. Und hier wüsste ich zumindest nicht, dass das ein ernstes Problem ist. Also dass das vorkommt, ja, keine Frage. Naja, wir wollten es mal erwähnt haben. Logender, Neues vom Loggen. Hast du das mitgekriegt, die wichtige Änderung? Oh, das war ja wieder ein Aufreger-Thema. Also ich finde, man kann auch manchmal so, man kann auch Themen so künstlich aufbauschen, ja, finde ich. Ich fand aber trotzdem die Änderung, ich frage mich nur, warum sie erst nach 10 Jahren kommt, aber die Änderung selber, ich weiß ja nicht, wie sie durchgeführt wird. Ich sehe die schon nicht ganz unproblematisch. Also wenn sie rückwirkend gemacht wird, sehe ich sie als problematisch an. Wird ja nicht gehen. Das hoffe ich. Geht ja nur also jetzt es geht ab sofort. Darum, du darfst deine eigenen, du kannst deine eigenen Caches nicht mehr loggen, außer ein Event. Ja. was war noch irgendwas? Als Fundlog loggen. Und du nur kannst einmal kannst du es loggen. Genau, du kannst einen Cache nur einmal als Fund loggen. Ja. Jetzt weiß ich selber, ich habe zum Beispiel 3 Stück, wo ich einen Doppellog drin habe. Weil das 2006 und 2007 manchmal nicht unüblich war, ein Cache-Listing wieder zu verwerten. Das heißt, er hat den Cache komplett neu versteckt, hat das Listing ein bisschen angepasst und hat gesagt, so, ihr könnt hier wieder loggen. Und dadurch hat man bei so einem Cache dann 2 Logs. Ja, das betrifft ja nicht rückwirkend, sondern es ändert sich ja die API. Und damit ändert sich das ab sofort. Und es ist eigentlich... Die Frage ist eigentlich nur die API oder kann man über die Webseite, dann wird es absurd. Aber ich hoffe nicht, dass sie so... Naja, ich glaube, die Leute hatten das Problem, dass sie über die Apps gelockt hatten, das Log rausgesendet wurde, sie kein Ergebnis hatten wegen schlechten Empfang. Nochmal drauf so gedrückt hatten und dann kam das ja sehr häufig, dass man da 1, 2, 3 Mal gelockt hatte. Okay. Und das wird jetzt einfach vermieden. Wenn das angenommen wird, gibt es kein zweites Log. Ich weiß aber nicht, ob das nicht, stand ja eigentlich so drin, dass es kein zweites Log möglich ist. Aber wenn auch nicht, wenn du den Tag veränderst. Ja, aber wenn die so doof sind, das auf Webseite weiterhin zulassen, dann ist es irgendwie seltsam. Ja, wird, ich glaube, wahrscheinlich nicht gehen. Es gibt wahrscheinlich wieder einen Workaround, wie du es hinkriegst. Es gibt immer was du nicht bedenken, ist aber so. Ich staune gerade, ich lese gerade hier im Chat, ich kenne einen User mit fast 150 doppelten Logs, eigene und fremde, fast 6000 Funde. Das fasziniert mich, dass die Leute sowas auch echt machen, hätte ich nicht gedacht. Sie machen ja auch viele so einfach, ja. Also es ist ja ein legitimes Mittel ist nicht, aber für Leute, die sagen, oh Gott, jetzt habe ich 150 Caches gefunden und die anderen haben so viel. Was ist, wenn ich jetzt jeden Cache 2 habe, ja schon 300. Ich habe ja auch mal einen eigenen von mir 50 Mal gelockt. Da wurde ich ja auch gleich von allen Seiten beschossen. Eigentlich wollte ich nur meine Open Caching Caches in der Zahl mit drin haben und habe die dann deswegen nachgelockt. Aber das fanden sie auch nicht witzig. Primär richtet sich's nicht gegen solche Leute, sondern es richtet sich gegen Leute A, die das einsteuern, also über eine Fremddings, die dann tatsächlich massivst 50 Log in so ein, lass uns dabei bleiben, reinstellen. Ja, und für Leute, die natürlich das nicht merken. Und das ist, dürfte der größere Thema sein, dass jetzt Neubeginner oder Anfänger das nicht so richtig schnallen. Und die schneiden das aber auch nicht, wie sie es wegmachen können. Aber eigentlich bist du ja als Owner dafür verantwortlich. Ich kriege manchmal auch, also wenn ich das schon wieder lese hier im Chat von Miss Marvel, das wird aber einige ärgern, die gerne zur Belohnung ihren Cash nach der Archivierung locken, dass nicht. Das gibt's, also es gibt Sachen, die sind mir gar nicht bewusst. Ich finde den Satz auch so geil. Da ist gleich die Begründung drin, warum man es macht, und die ist immer noch, weißt du? Ja. Also entweder lockst du den Cash, aber natürlich schon vorauseilend, weil das irgendwelche Leute vielleicht doch nicht so nachvollziehen, als Belohnung. Also das ist doch absurd, oder? Ich lock meinen eigenen Cash? Ja, du musst jetzt ruhig bleiben, du hast deinen 50 Mal gelockt. Ja, aber die Begründung ist auch schwer nachvollziehbar. Schwer nachvollziehbar. Für mich war immer, die Cash-Zahl ist die Caches, die ich gefunden habe, egal auf welcher Plattform. Und die wollte ich halt synchronisiert haben, weil mich zu viele immer angequatscht haben. In deiner Statistik steht, du hast 15.000 Funde, aber du hast in Wirklichkeit nur 14.9. So. Dann muss ich jedes Mal sagen, ja, ich habe 100 oben Caching und für mich zählen die. Und irgendwann war ich das leid. So. Und dann musst du da drüber stehen. Also als Belohnung, sag's doch. Wie gesagt, ich habe das dann gelockt, dann haben sich auch wieder einige aufgeregt, habe ich sie wieder alle gelöscht, dann waren sie wieder alle glücklich. Was mich mal interessieren würde, ob die Fafcoin, die waren ja auch an den Logs, ne? Also wenn du jetzt 150 doppelte Logs hast, dann müsstest du ja eigentlich auch mehr Favoritenpunkte bekommen. Stimmt. Es gibt bestimmt irgendwann eine Begründung, ich mache das nur, weil ich diesen Cache so gut fand, habe ich die anderen 10-mal gelockt, um dem mir noch einen Favoritenpunkt zu geben. Oh mein Gott. Miss Marple, das wissen wir. Ironie, da waren wir noch nicht gut drin. Naja, gut, auf jeden Fall geht das jetzt angeblich nicht mehr. Ist natürlich einmal, war gleich wieder große Aufregung, hat viele gefreut. Ja, das zeigt mir ziemlich egal. Das zeigt mir eigentlich immer, wie viele Leute da doch drauf achten. Ja, also ich finde ja gut, dass es gemacht wird, alleine aus der Problematik, die ich jetzt erst verstehe, stimmt, diese komischen Handy-Logs, die dann da 5-mal auf Senden drücken, weil sie nicht sofort eine Meldung kriegen, da sind ja auch Leute bei, ja. Ja, das ist das aber, ist okay, ja. Ja, aber das ist in der Tat ein etwas größeres Problem, das ist mir nämlich auch schon mal passiert, und dann kriegst du es nicht sofort mit, weil das zeigt dir das Ding ja nicht an, sondern du müsstest dann über die Website oder beim Cache reingehen, dann siehst du es, dann kannst du über die App das Log nicht löschen, du kannst über die App das Log nicht aus diesem Cache-Listing löschen, dann musst du wieder über den Browser rein das löschen. Also mein Hauptproblem ist ehrlich gesagt schon, die App ist einfach kacke. Ja, aber selbst wenn sie noch so geil wäre, ich will gar nicht aus dem Wald loggen. Weil ich allein dieses Eintippen, ich will zu Hause eine Tastatur haben und einen vernünftigen Text schreiben. Weil mittlerweile schreibe ich ja immer lange Texte, das ziehe ich ja immer noch durch, und du wirst lachen, ich habe jetzt schon 3-mal tatsächlich wurde ich angeschrieben, wo sich Leute bedankt haben. Wow. Also das hat mich selbst überrascht. Also nicht wegen Selbstlob, sondern ich war echt überrascht. Ja, also, wow. Das hätte ich nicht gedacht. Also, ich werde mit meinen Logtexten immer kürzer. Das ist tatsächlich, weil ich logge auch von unterwegs. Und ich finde das Ding mit der App. Ich logge es mit der App. Und ich habe das meine ich. Und da hätte ich keinen Bock. Ich schreibe jetzt 5 Zeilen Minimum. Nö. Und das hätte ich schon in der App. Das ist ja absurd mit den kleinen Scheiß-Tastatur. Der schlägt es ja vor. Und der Haupttext, der mir immer vorgeschlagen wird, weil ich es so häufig gut gefunden, danke. Ja. So. Nee, also, da hat sich aber noch niemand bedankt für diesen Logtext. Das denke ich auch mal. Also ich mache das jetzt weiter mit den Logs. Das haben die Owner sich verdient. Egal wie scheiße der Cache sein mag. Sie haben sich alle versucht, Mühe zu geben. Boah, machen wir weiter so. So, ach so, das habe ich auch schon dahinter stehen. Guck mal, habe ich gleich mit abgehakt. Jetzt kommt aber zweimal, ne? Ah ja, so hast du es. Jetzt verstehe ich es. Richtig. Weil ein Idiot in die Zeitung. Genau. Ja, und dann ist der Cash auch. El Spacko, wie hieß er? Ach, er hatte auch so einen Namen, fand ich irgendwie, also ohne das Böse zu malen, das passte auch dazu. Das ist schon, das Ganze ist ja wie eine Karikatur hier. Ronny, glaube ich, ne? Das muss ich gleich an die Musik von den Dosenfischer wieder denken. Da gab es ja auch mal einen Ronny. Irgendein Bericht in der, was war das, Südwestpresse. Mhm. Guck, siehst du, da, nächster Dank, ne? Kirche im Moorfleet. Jetzt hat er den ja endlich mal korrigiert, jetzt konnte ich den auch lösen. Habe ich gerade gemacht vom Stelling an den Cash. War ganz nett. So, Geocacher wie, ach da, Chöppe. Chöppe ist Geocacher, das hört sich auch. Benjamin Chöppe will sie finden, die Caches. Chöppe ist Geocacher. Geocaching ist eine Art digitale Schnitzeljagd, bla, Sülz, Laberkotz. Ist denn eigentlich schon Sommerpause, dass das jetzt schon kommt? Mich wundert das auch. Also, passiert denn nichts? Passiert nicht irgendwas in Syrien, was man berichten könnte? Dann wird natürlich Hohecker auch nochmal mit reingeschmissen, weil er ist ja auch. Und es kommt auch schon mal die Polizei, damit man auch so ein bisschen verrucht ist. Ja, und dann. Und letztendlich zeigt er ihnen dann, wo so ein Cache liegt, samt Bild vom Final. Und das ist auch noch ein Lost Place Cache, ein ganz besonderer. Eigentlich alles super. Also ihr findet das einmal in der Südwestpresse. Ach, da guck mal, er hat's gerade. Ja, Interceptor Archer. Ich dachte, wunder mich, dass das so ist. Interessant ist dann eigentlich den Cache dann aufzurufen, weil da findet man dann mehr. Nee, eigentlich findet man es auch bei JR. Will ich gerade mal gucken. JR hat, glaube ich, auch drüber geschrieben, genau. Ansonsten gibt's Geocaching-Log bei Team mal eben rüber. Lockt bei Team da. Ansonsten dauerte es auch nicht lange, nachdem El Idioto diesen Lost Place, auf dem man nun nicht unbedingt was zu suchen hat, natürlich erstmal durch die Presse jagte, kam dann der Lock vom Owner. Nachdem wir gerade von befreundeten Cachern erfahren haben, dass dieser Cache ohne unser Wissen in die Zeitung mit Koordinate und Final-Bild veröffentlicht wurde, wandert er nun umgehend ins Archiv. Hier fehlen uns echt die Worte. So langsam macht das Legen von Dosen echt keinen Spaß mehr. Es tut uns leid für alle, die diesen Cache noch auf der Watchlist haben, aber sowas geht echt nicht. Jetzt kann man das übertrieben, denn ich finde es angemessen. Eigentlich müsste man mal... eigentlich hat er jetzt den Beweis, es wird ja kein... des Hausfriedensbruches in die Zeitung geliefert. Stimmt. Verstehst du? Stimmt, das eigentlich fast müsste die Staatsanwaltschaft von sich aus schon los. Ja, aber die sind überlastet, die machen es nicht, aber. Schade eigentlich fast. Also, ne? Also ich kann nur einfach sagen, sorry, was ein Arschloch. Also, weißt du, ich saß letztens in ich weiß auch nicht warum. Ich saß letztens in, warum man mit solchen Dingen und auch mit so einem Cache dann unbedingt nochmal in die Zeitung geht. Ja. Ich saß letztens in Hamburg, wo wir schönes Wetter hatten, unten hier bei der Elbphilharmonie, ja. Und da läuft ja auch diese kommerzielle Geocaching-Schnitzeljagd. Ja. Und ja. Die habe ich gesehen, saß da, habe ein Käffchen getrunken, da liefen die gerade an uns vorbei. Also so, sage ich mal, so fünf Schülerinnen und eine Lehrerin und die wurden per Funk angeleitet. Und aber alle so ein gelbes GPS, also das E-Trix in der Hand. Ja. Aber warum berichtet man als Zeitung nicht über sowas? Weil das ist völlig harmlos. Das sind ja eigene Geocaches. Ja. Das tut keinen Weh. Ja, es spielt sich in der Öffentlichkeit und es ist genau das Spiel. Aber nein, da muss man halt nochmal XYZ und der muss natürlich auch noch zum Highlight in der Region gehen. Das ist so ungefähr, als wenn ich mich jetzt hier Hamburger Abendblatt, ne? Wenn ich wieder hinstelle und diesen Cache hier, über den wir das letzte Mal gesprochen haben, Voss-Margarine, nach oben zeige mit dem Finger und drüber rede, wie geil der ist, im Hamburger Abendblatt. Der wird garantiert auch ewig dann da hängen. Ja. Ja. So, egal. Kommt gerade die Frage aus dem Chat, ob das überzogen, Fragezeichen. Im ungünstigen Fall wird der LPC überrannt und im Zweifelsfall hängst du als Owner schnell in der Haftung drin. Ja, aber diese Südwestpresse, die darüber schreibt, das ist, glaube ich, eher sowas auf Höhe Mittwochsblatt. Also müssen wir noch ein bisschen gerade lassen. Also. Ja, aber als Owner interessiert es dich dann schon, weil du als Owner ja eine Story, Herr Michael fragt ja gerade, wen interessiert das, was in der Zeitung stand. Denkst dir, das wird wahrscheinlich kein Traddy gewesen sein, sondern Multi, ja? Das denkst du dir aus. Und genau mit solchen Bildern, die Leute, die du nicht haben möchtest, die zieht es an. Und generell ist sowas auf dem Lost Place ja auch als Owner gar nicht mal so toll, ja? Dann fällt der Nächste da runter und dann bist du sowieso ein Problem. Absolut. Also, ist wie gesagt, ein Thema ist, dazu. Wie kann man sowas verbrennen? Also, ich lese gerade. Miss Marple war schnell. Team-BO found Cache-Finder 2.0. Ach, nach dem Log kann man wieder gar nicht suchen, ne? Macht doch mal nichts. Ich habe ja hier im Internet, so ist ja nicht. Wollen ja nicht rumgehen. Lass mich mal das Log kurz vorlesen, weil das ist. Es ist der Cache GC3JM7X. GC3JM7X. Geh mal kurz auf 27 Favoriten und zeig mir mal, wer das favorisiert hat. Ganz kurz mal eben. 4,5 Vierer. Also ist auch hübsch was für die Statistik. Ja, wie Hu. Ja, gut. Guck mal, wer es favorisiert hat. Wieso? Einfach nur mal nach unten scrollen. Wie kommst du drauf? Meinst du, kennst da jemanden? Ja, gehen wir auf die, noch einmal weiter. Next. Last. Nee, ja. Ja nee, noch letzte. Warte. Doch nicht. Hätte ja auch sein können, mal den eigenen nochmal. Ach so. Nee. Alles möglich. Auf jeden Fall, Team BO hat diesen Cache jetzt also geschlossen irgendwann und mit dem Lock, also mit dem Found-Lock, tatsächlich ein Found-Lock beim eigenen Cache. So, alles eingesammelt, Location gesäubert, alles gut. Für die etlichen Wartungsrunden, die Arbeit etc. schenke ich mir zum Abschluss diesen Punkt. Übersetzt heißt das, ich bin punktgeil. Ja. Und damit ihr mir nichts könnt, suche ich mir mal eben eine Begründung. Und die haue ich jetzt mal raus. Eine dümmliche Begründung, warum ich zwei Logs schreibe. Das eine, das Archivieren. Ja, also. Und dann das noch Found-Log. Ja, es ist wirklich. Naja. Naja. So, dann sind wir hier beim Weltbesten, beim Größten, beim Einzigartigen. Bei einem Deutschland, der Feiertag der Deutschen, fast so großartig wie der 3. Oktober. Ach, du bist schon drei weiter. Nein, das ist genau da. Ich bin beim... Ach so, doch, gehört ja zusammen. Ja. Beim Dönerstag. Und habt ihr hoffentlich diesen Groundspeak Newsletter gelesen? Also den muss man aufmachen. Ich finde ihn jetzt gerade nicht so. Der Klopper. Ich habe mir das hier auch mal halt. Also teilen wir einen Guide, wie man einen großartigen Dönerstag-Event veranstaltet. Also muss dazu. Heißt das nicht ein großartiges Döner? Ich muss jetzt mal die Übersetzer in Schutz nehmen. Die kriegen den Text vorgegeben und übersetzen den also nicht komplett als Text, sondern als einzelne Textbaustelle. Das heißt Bausteine. Das heißt, es ist auch nicht unbedingt Satz, sondern es wird dann ineinander gewürfelt. Ja. Also inhaltlich können sie dafür nichts, aber es ist trotzdem geil. Mir ist es mir jetzt auch aufgefallen, übrigens, wo wir kurz drüber gesprochen haben. Den Satz müssen wir einmal vorlesen dazu. Kebab? Ja, kennt viele Namen. Also mein Döner-Kebab. Kennt viele Namen wie Shawarma oder Gyros. Also Gyros, wissen wir ja, ist nicht Kebab. Shawarma, ist das ein moderner Transvestit oder was muss ich mir da vorstellen? Das ist Shawarma musste ich tatsächlich auch googeln, ist aber auch nicht Kebab. Nee, genauso wenig wie Gyros. Also die Amerikaner sind so unfassbar weit weg von irgendwas. Ich finde das so richtig geil. Da musst du einfach mal hinfahren. Fahr mal nach Griechenland und sag mal, ich hätte mal Kebab. In Griechenland? Türkei? Nee, fahr mal nach Griechenland und sag mal, ich hätte mal Kebab. Ja, du wirst lachen. Wir waren, das ist lange her, das ist tatsächlich 20 Jahre her, in Griechenland und wollten Gyros haben. Da haben die genauso geguckt und gesagt, was willst du? Die wussten nicht, was es ist. Ja. Das ist eine rein deutsche Erfindung. Sonst ist gar nichts. Dieses typisch griechische Essen. Mittlerweile haben sie es. Aber wenn du da nach Kebab verlangst, wenn du da aber nach Kebab verlangst, bist du auch sowieso hinten dran. Verlang doch einfach mal Shawarma. Shawarma klingt eigentlich. Shawarma. Weißt du, wie das klingt? Das klingt so wie eine Geschlechtskrankheit. Ja, wollte ich gerade sagen. Das hört sich anders wie Pilz an. Naja. Aber kannst du ja auch haben, wenn du Kebab isst. Wenn du nicht isst. Es geht ja noch weiter, das Newsletter. Jetzt kommt es richtig. Ja, das ist der Hammer. Gib den Ton mit deutscher Musik. Ich weiß gar nicht, was er sich da vorstellt. Klick mal bitte auf den Link, oder geht das nicht? Mit deutscher Musik an. Dönerstag ist ein deutscher Geocaching-Feiertag. Nee, das geht nicht, weil das aus OneNote übernommen wurde. Schade. Also, für meine übersetzt heißt das bitte beim nächsten Dönerstag. Geht rein mit Kassettenrekorder und Scooter, aber volle Pulle. Und nicht vergessen, dass das Geocaching-Feiertag ist. So, und das fand ich auch geil. Erstelle ein Logbuch für deinen Event. Deinen großen. Ihr müsst über diese Textbausteine nochmal nachdenken. In der Form eines Döners. Also, ich kann mir immer noch nicht ganz vorstellen. Und jetzt lese es doch mal richtig vor. Also, jetzt grundsätzlich, ich denke nochmal kurz den Satz. Benutzt nicht dein Durchschnittslogbuch, erstell ein Logbuch für deinen Event in Form eines Döners oder das, wie das gestreifte Dönerpapier aussieht. Das gestreifte. Ich glaube, vielleicht haben wir es auch gar nicht übersetzt. Vielleicht ist das einmal durch den Translator gelaufen. So kommt mir das auch vor. Weil manchmal kommt sowas auch sehr kurzfristig rein und wird dann ist es einfach zu spät. Weißt du, wenn dir einer 23.15 Uhr mitteilt, bis morgen muss übersetzt werden, ist keiner da. Pech. Ich denke auch mal, dass das ist eher der Translate, dass ich so. Aber können wir das jetzt nochmal durchdenken? Seit wann hat denn ein Event ein Logbuch? Ja, das ist ja schon üblich. Also, nö. Wir machen es eher unüblich. Also, den Guidelines sagen. Du brauchst keins, aber es ist schon durchaus üblich, dass es eins gibt. Ja, aber die Guidelines sagen, du brauchst keins. Aber hier sagen sie, erstellen wird es nicht dein Durchschnittslogbuch, sondern erstelle. Das ist ja der offizielle Groundspeak Newsletter. Ja. Das ist auch peinlich. Das ist das Duden-Döner-Event. Das ist auch peinlich genug. Weil schlägt dann auch noch vor, du sollst einen Esswettbewerb mit scharfer Dönersoße machen. Wo ist der Himberger eigentlich im Chat? Nee, leider nicht. Der war vorher noch da. Ja, jetzt, das wäre. Der ist der Richtige dafür. Also, denk dran. Oh, Moment, dein Event stimmt leider. Laut Duden, Event, der oder das? Ja, das Event. Aber dann ist doch nicht dein Event. Dann heißt es doch dein. Dein Event. Oder dein Event. Dein, ja, würde ich auch sagen, deinem. Naja, was haben wir noch? Der wichtigste Gedanke, habe Spaß. Diese lustigen Dönerstag-Party-Hinweise werden deinen Event sicher zu einem denkwürdigen Ereignis machen. Ja, das glaube ich auch. Das Mustafa ausschnappt. Also, pass auf. Vor allem, wenn wir Schwamm auf den Tisch bringen. Also, jetzt nochmal zusammengefasst, wie wird das Döner-Event also ab? Ihr geht in diese Dönerbude, wo das Döner-Event ist, ja? Dann fragt ihr ihn erstmal, ob er Shawarma oder Gyros hat. Bringt den Kassetten. Shawarma will ich haben. Ja, bringt den Kassettenrekorder mit, macht Scooter einmal auf laut und macht dann ein scharfe Dönersoße-Wettessen, damit die Party richtig rockt. Der wird sich freuen. Das also nicht vergessen. Und am 30. April werden Geocacher überall auf der Welt helfen, das Geocaching-Spielfeld zu säubern, den Planeten Erde. Achso, das war schon für die Zitos. Also, die Geocacher säubern den Planeten Erde. Wenn der Döner schlecht ist, muss der ja eh aufwischen. Der muss ja wieder, ja. Also, es kommen noch mehr so Tipps. Jetzt sind wir bei dem Döner so jetzt durch. Drei Gründe, großartige Log-Einträge zu schreiben. Wir sind immer noch im offiziellen Groundspeak Newsletter. Nur mal so als Info. Genau. Gestalte einen geschichtsträchtigen Moment. Log-Einträge sind wie ein Geocaching-Tagebuch. Sie helfen dir, dich an diese tollen Momente zu erinnern, an die lustigen. Vor allen Dingen gestalte ich einen geschichtsträchtigen Moment. Wo sollen wir einmarschieren, habe ich da sofort gedacht. Ja. Aber Dönerstag ist der Hammer. Also ich habe, glaube ich, mir auch nicht mehr umkreist, weil ich dieses Newsletter derart dämlich fand. Also das ist eine einzige Peinlichkeit. Also diese Geocaching-Newsletters, oh mein Gott, ey, wenn ihr sowas macht, liebe Groundspeaker, dann gebt euch doch mal ein bisschen Mühe und schreibt nicht so eine gequälte Scheiße. Und es gibt ja Community-Beauftragte, aber das ist so. Geh mal zu Zalando auf die Website und such mal gelbe Socken oder gelbe Hose oder wie auch immer. Und dann liest dir mal den Text, den SEO-Text dazu. Da hat einer echt, also ich weiß nicht, 300, 500 Worte referiert er über eine gelbe Hose oder gelbe Socken. Das musst du auch erstmal schreiben. Gott, ey, also das ist aber kein Newsletter, ne? Das ist für eine Suchmaschine. Ja, dies hier ist ja der. So, jetzt habe ich natürlich das alles wieder schön zugemacht. Ja, mach nicht. Wir kommen jetzt. Jetzt haben wir keinen Übergang. Jetzt ist es abgestürzt. Polizeijagd Geocacher in Osterode. Im Harz. Ja, muss ich mal vorlesen. Am Montagvormittag meldete sich ein besorgter Bürger. Oh, da kriegte ich schon wieder so Zuckungen. Ein besorgter Bürger bei der Polizei und teilte mit, dass er einen merkwürdigen Gegenstand in einem Waldstück gefunden hat. Und jetzt müssen wir uns überlegen, war es ein Vibrator? Oder war eben es nicht, weil es könne sich eventuell um eine Bombe handeln. Er hat sie gleich mitgebracht. Die legt man natürlich so im Wald ab, weil was willst du denn sonst machen? Vorsichtshalber wurde das Bombenräumkommando in Hannover verständigt. Ja, natürlich. Ich wusste nicht, was die aus Osterode, ne? Von Hannover nach Osterode. Nachdem die Polizei den Gegenstand genauer inspiziert hatte, stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen sogenannten Geocacher handelte. Jetzt kommt's aber. Da steht wirklich Geocacher handelte, ja. Nicht Geocache. Da gibt ja noch was viel Geileres. Die Kollegen aus Hannover brauchten also nicht anrücken. Um den Geojägern nicht den Spaß zu verderben. Geojägern. Ja, das ist geil, ja? Wurde der Gegenstand wieder an seinen Ort gelegt. Die Koordinaten haben die Beamten leider total vergessen. Ich sehe es von meinem. Humor haben sie ja. Allerdings, Kinders, das war bestimmt kein Geocacher, da bin ich mir sehr sicher. Und es war auch kein Geojäger. Aber ich sehe es schon vor mir. Wollen wir nicht nach Bremerhaven mit scharfer Dönersoße im T-Shirt, wo Dorf Geojäger steht? Und deutsches Musik singen. Und Scooter. Und Scooter nachmachen. Oh mein Gott, ey. Dieses Hobby wird immer seltsamer. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch durchhalten. Ja, dann kommt ja wieder, oh Mann, GC71H09. Geht's hier an Dönerstag-Souvenir. Wie das also und die ist, Geocaching-Fahne müssen wir auch. Wollen wir nicht? Die stecke ich mir dahinter. Wir machen eine Geocaching-Fahne, wo ein Döner abgebildet ist. In der linken Hand eine Dose Boden. Das und daneben so ein Signal, der wer gerade reinbeißt. Und dann schreibt man Shawarm, lecker. Lecker, diese griechische Speise. Das gibt es. Und der Dönerstag geht ja auch weiter. Ist ja nicht so, dass damit zu Ende wäre, sondern ja, guck mal, der Interceptor ist uns tatsächlich voraus dieses Mal. GC71 H09 Dönerstag Souvenir Event Challenge. Ganz witzig geschrieben. LL. Von 6.59 Uhr bis 7.30 Uhr. Da also, hat der noch gar nicht auf, der Dönerladen. Wir fassen mal kurz zusammen. Da wird wieder einer einen Punkt machen, ohne sich allzu viel Mühe zu machen. Und damit er 15 Stück am Tag mit Events zusammenkriegt. Ich habe keinen Ton. Ton. Wieso ist kein Ton? Ist wieder da. Marple ist wieder an ihrem Volumen. Oh, ich wollte sagen. Schalter rumgespielt. Ja, ja. Du sollst nicht an dir rumspielen. So, 6.59 Uhr bis 7.30 Uhr. Wahrscheinlich geht es wieder darum, 47 Events an einem Tag zu machen. Und lass uns mal kurz auf den Chat eingehen. Der Dönerspieß als Antennenersatz beim Signal kommt von Mr. Springer. Ich sag doch, deswegen hatte ich das mit diesem Chat. Der ist hier so kreativ. Perfekt. Discover diesen Dönerspieß. Also der hat, es gibt mal einen Coin, da ist ein Döner und dann trifft er sich auf dem Parkplatz. Als großen Discounter. Weil um diese Seite kannst du auch noch keinen Döner essen. Aber du kannst zwischen 30 und 40 Grad irgendwo hingucken und dann siehst du einen Dönerladen. Dönerproduktionsstelle, wow. Es ist so. Und dann hast du, kannst du ja noch einbinden. Ich war dabei. Wow. Das ist alles auch unheimlich witzig getrimmt und so. Ich finde es so geil. Ich und eigentlich geht es nur wieder darum, Punkte abzugrabbeln. Aber das hast du immer da. Ne? Ich meine, das kam ja schon die Frage, wenn ich jetzt beim Chinesen-Event mache, kriege ich dann das Souvenir auch? Natürlich kriegst du auch das Souvenir. Das habe ich auch schon gehört. Aber es ging ja eigentlich darum, dass man sich da mal in einer Dönerbude trifft und vielleicht auch ein also das Döner ist. Das verstehe ich auch einfach nicht. Ja. Du kannst auch einen Schawamm essen. Oder Kebab. Oder Portion Gyros beim Dönermann. Kriegst du auch noch nicht. Nee, Gyros, genau. Kebab ist es ja. Ich bring die Zwiebel mit. Ach, die Zwiebel. Ihr könnt auch einen Gemüsedöner essen. Ihr braucht auch gar keinen Döner essen. Ihr könnt auch einfach das Event so locken. Weil sich ja vielleicht niemand aus Dönerpapier ein Logbuch bastelt. In Bremerhaven gibt es neben dem 24-Supermarkt auch 24-Stunden-Dönerbude. Da wissen wir ja schon mal, wo wir unser Event verbringen. Ja. In dem Supermarkt. Doch Graf Zahl. Hier puppt er rum, weißt du, aber auf seine Antwort auf Twitter, da muss ich 3 Wochen warten. Ja. Weil in dem 24-Stunden-Supermarkt gibt es auch was zu saufen, was es ja in der Dönerbude nicht gibt. Da kannst du ja nur dieses Ayran trinken. Hast du das mal getrunken, diesen Trinkjoghurt oder wie der auch immer der heißt? Ja, das fehlt mir noch. Das, mir reicht schon immer dieses komische Flav, was da kriege ich schon Durchfall, wenn ich das sehe. Okay. Irgendwie ist doch dieses Flav auch so berühmt aus. Ich habe das mal probiert und habe gedacht, Heike hat gleich gesagt, schmeiß den Scheiß weg. So, was haben wir denn noch? Ich glaube, das war das gerade. Was war was? Das. Das was? Das, was als nächstes kommt. Event-Statistik brennt. Das kann man mal, können wir kurz machen, weil wir es schon halt so mit abgehalten haben. Event-Statistik brennt Teil 1 und 2 bei geocaching-cottbus.de. Da hat Pike sich mal auch drüber ausgelassen. Das geht eigentlich in die gleiche Richtung, was wir eben so, ja. Interceptor ist aus sich rausgekommen, das möchte ich jetzt keine Bilder haben. Ein Hörer. Dann hast du das gesehen, wir haben tatsächlich. Ja. Dein Hasi hat es geschafft. Das finde ich echt den Hammer, ey. Ein halbes Jahr nach unserem Event. Ist das ein halbes Jahr, ja? Jo, bekommt nicht. Nee, das war diesen Januar. Oh, Entschuldigung, 3 Monate. Also, du warst da, ja. Vierteljahr. Hm? Also, ein Vierteljahr nach Ende unseres Events haben wir doch tatsächlich noch ein. Log bekommen von Klein Hasi. Und ich fand das so geil. Also als Not, ne, hat das nicht als Found oder so gemacht. Moment. Das ist, ach so, stimmt. Ich hatte die Sommer-Edition, genau. Nee, das war die Winter-Edition vom Gipfelstümper. Und er hat tatsächlich noch einen Log zu diesem Event geschrieben. Also sagenhaft, ich will es einfach mal vorlesen, weil ich es einfach klasse fand. Er hat es nicht geschafft zu kommen und hat jetzt eine Not geschrieben. Wohlgemerkt, er sucht sich tatsächlich dieses Event nochmal ab für ein Jahr raus. Und er hat sich sogar fotografiert. Genau, mit Foto auf dem 9000er-Anzeige da oben. Leider konnte ich beim Event damals nicht dabei sein, weil das Wetter einfach nicht mitspielte und mir die Anreise wegen der Glätte als zu gefährlich erschien, was ich echt auch verstehen kann. Aber heute holte ich das nach, erklomm zum ersten Mal in meinem Leben diesen Gipfel und war beeindruckt von der herrlichen Landschaft und der schönen Aussicht. Als kleines Dankeschön an die Natur dafür veranstaltete ich hier kurzerhand einen kleinen Ein-Mann-Taschensito und nahm eine Tüte voll Müll und ein paar leckere Flaschen wieder mit vom Berg, die ich zu Hause fachgerecht entsorgt habe. Mein Beitrag zum Naturschutz in dieser besonderen Landschaft. Ich hoffe, beim nächsten Event klappt alles besser. Viele Grüße, Klein Hasi. Ich fand zwei Dinge sehr bemerkenswert. Man hat ja immer nach dem Geocaching-Nick hat man ja so ein Bild im Kopf. So, ja, ja. Klein Hasi und das Foto passt. Semi, würde ich sagen. Aber ansonsten Ganz nett. Wir hoffen dich natürlich, wenn wir das nochmal machen, dabei zu haben. Dabei zu haben. Wobei ich auch auf jedem Event mir von, also der Dame, die deinen Schlüpfer haben möchte, mir jedes Mal eine, das, der kann nicht Holger heißen. Der sieht nicht aus wie ein Holger. Das höre ich jedes Mal, wirklich. Ja. Also du musst da nochmal, glaube ich, in dich gehen und nochmal über deinen Vornamen nachdenken, ob du dich umbenennst. Also Leni sagt, sie kann er einfach nicht mehr leben. Ja. Sollen sie mich Spencer nennen? So einfach ist das. Eben, ich finde ja auch, man soll ja die Cash-Namen nennen. Mhm. Von daher. Oh, mein Lock fehlt auch noch zur Sommer-Edition. Guck mal, Miss Marple hat uns den Respekt nicht erwiesen, einen Lock zu schreiben. Das ist unglaublich. Das ist ja unglaublich. Und ich nenne mich jetzt auch nicht Helga, Abend, mein Gott. Jeden Abend weine ich mich in den Schlaf. Da ist das Ringer auch, der weine ich die andere Seite auch noch voll, weil der hat noch nicht mal das Winter-Event. Nee, das ist noch in seinen Field Notes, guck. Hm. Ja, das sind Zustände. Okay, jetzt ich oute mich mal. Ich habe noch einen zweiten Vornamen. Und der ist, jetzt hör auf zu lachen. Bitte. Der ist Ronny. Also, ja, das, ist auch ja, Ronny nennen. Das ist ja eine schöne Karikatur. Dann bist du ja schon von den Dosenfischern verewigt worden. Ja. Ja. So. Oh, guck mal, siehst du, Habichel kommt in die Nähe. Finde das genau, das finde ich nämlich auch. Ich habe die ganze Zeit überlegt, mir fiel es gerade nicht. Gut, Holger, dass du das nochmal sagst. Ich fand das auch schön. Habichel saß auf, war ja auch in Melsung. Ja. Und saß jetzt zwischen Leni und mir, als wir uns, ich weiß über gar nicht, was wir uns unterhielten. Die ganze über Zeit. Schlipper habe ich ja. Und er guckte irgendwann immer hin und her und sagte, oh Mann, das ist wie so ein Live-Podcast jetzt. Ja. Und ich dachte, das kann ich mir richtig vorstellen. Das wäre mir, glaube ich, auch so gegangen, wenn du so zwischen zwei Leuten, die du sonst immer im Ohr hast, aus dem MP3-Player, muss komisch sein, ne? Ja. Stell ich mir auch seltsam vor. Hat er das eigentlich das Stammhörer-T-Shirt angehabt? Hat er tatsächlich. Wahnsinn. Da hatte ich mit Leni auch drüber gehalten. Ich sag, wie sie da so mit umgeht. Sie findet das toll, wenn sie irgendwie mit ihrem Grünen irgendwas sieht, ne? Ich saß da mit Heiko oben so auf der Bühne und dann sahen wir Holger da und das ist schon komisch, wenn du dann dein Logo da über den Gang laufen siehst. Ich finde das echt seltsam. Also jetzt überleg dir mal, wie es Iron Maiden geht, wenn du so ein T-Shirt anhast von denen. Ja, aber die sind das gewohnt dann irgendwann. Aber am Anfang ging es ja genau so. Das meine ich. Ja, wir werden ja auch hier die Rockstars. Jetzt, ich glaube nicht, dass wir da ganz hinkommen, aber siehst du, andere Podcasts haben auch schräg geguckt. Aber ich habe wirklich oben gestanden, das ist echt seltsam. Da muss ich mich jetzt dran gewöhnen. Das ist schon toll, man. Das ist ja auch irgendwie, hat man ja das Gefühl, dass dann wird da auch anerkannt, was man gemacht hat. Ich feiere Michel ab dafür. Ich feiere ihn einfach nur ab. So muss ja, das sein. Das war echt cool. Wir hatten uns vorher noch gar nicht gesehen. Und einmal sagt, guck mal, das kennst du aus T-Shirt. Ich sage, oh ja. Das war echt ein seltsames Gefühl. Fand ich spannend. Und dann sagt er mir, ich brauche keine anderen Podcasts. Ich habe hier Spannung, Spaß und Spiel. Er hat uns Götter, das reicht. Büren, ja, das ist ja praktisch dasselbe. Weil wir es begleiten, erwähnen wir es nochmal. Büren, da fehlt auch schon wieder mit Sockenpumpen gearbeitet, habe ich gesehen. Die haben den Tag vorher sich angemeldet. Die haben die 40er überschritten. Nee, die sind jetzt bei, ich glaube, ich habe heute Morgen nochmal geguckt, 80 rum. Ja, aber das ist ja jetzt schon mit dem Essen, das ist jetzt vorbei. Das war jetzt für 40. Ja, also herrlich. Ach, guck mal, wir haben kein Copyright aufs Stammhörer-T-Shirt gedruckt. Nein, aber was dann kam, ach, der Knaller, ey. Ich muss gerade mal im Chat lesen, das mit der Boeing 757 mit DSM-Logo, das wäre natürlich nochmal... Erstmal ist ein Airbus 380 größer. Ja, das stimmt. Passt auch von der Länge. Naja, ich würde einfach nicht unterbreiten. Wenn ihr zu den Besten gehören wollt, dann müsst ihr diesen Podcast hören. So einfach ist das. Das sowieso. Man lernt nur von den Besten. Okay, aber jetzt Büren. Wo waren wir gerade? Das mit der Ankündigung, dass es... Genau. Das Abschied. Ja. Nein, es ging ja nur erstmal um das Abschlussevent, noch nicht mal das Hauptevent. Ja. Plötzlich kam im Abschlussevent ein Lock. Rot 13 verschlüsselt, eine Note von den Ownern, in der dann steht... Also wer sich heute nicht mehr anmeldet, der ist jetzt vorbei. Im Catering müsste jetzt gemeldet werden, wie viele Leute da sind. Ich glaube, 13 sind da angemeldet. Ich fand das so geil. Der Caterer ist also nicht in der Lage, statt 13, 15 Leute zu verpflegen. Ja, ich... Beim Frühstück. Ja. Also, ich glaube, der Caterer, das ist derjenige, der früh zum Bäcker rennt und die Brötchen holt, ja? Ich fand das echt. Und dann wird eine große Rahmen in die Mitte gestellt, wo jeder mit seinem Plastiklöffel da rumfummelt und das sich schmieren kann. Ich fand das den Hammer. Also dieses Lock. Und dann als Not geht ja, ist ja schon schlimm genug, nicht statt ins Listing zu schreiben. Aber dann noch Rot 13 verschlüsselt, was soll denn das denn? Also, sorry, aber hört doch mal auf, dieses Kind da rumeiern zu lassen. Aber die Restorga scheint ja auch nicht gerade Kescher zu sein. Das weiß doch offensichtlich keiner, was er da tut. Also sorry, aber das ist doch eine einzige Peinlichkeit. Ja, das Haupt-Event hat ja jetzt immerhin 80 Leute etwa, 80 Villetens. Nein. Und sie haben jetzt verkündet, du kannst jetzt kostenlos kaufen, wie immer das geht. Also du kannst jetzt kostenlos Tickets kaufen, wie immer man kostenlos kauft. Ja. Und die sorgen dafür, dass du 50 Cent billiger reinkommst. Wow, du kriegst halt 50 Cent zurück. Ich denke auch, jetzt werden sie überlaufen. Ich bin wirklich immer überlegen, ob ich mal einfach schreibe, was jetzt eigentlich ist mit dem Megastadion. Weil ich komme nur, wenn es mega ist und ob sie jetzt mal irgend schon mal was sagen können, ob sie es schon beantragt haben, weil das muss man ja vorher beantragen. Immerhin könnten sie ja den Mega wieder einen Namen nehmen, weil sie haben keine Chance, da hinzukommen. Also sorry, aber dieses Event, da heißt immer gehässig. Nee, das ist nicht gehässig, ich kann mich über die Toten lachen. Das ist für mich die beste Comedy-Serie überhaupt, ehrlich. Also dieses Rot 13 verschlüsselte Event, ja, aber, dass du kein Essen mehr kriegst, das fand ich wieder nicht klar. Ich finde es immer so geil, ne? Wir werden dann gescholten, wenn wir mal sagen, guck mal hier darüber, da kann man dich tracken und so weiter. Und da sitzt jemand, der sieht, hey, was ist das denn? Ach, das verschlüsselt meinen Log. Ach, mit diesem Kopf. Ja, dann mache ich das einfach mal, weißt du? Glaubt uns ja keiner, dass wenn was geht, dass es gemacht wird. Also dieses Event, ich werde das weiterverfolgen. Ich finde das einfach, ich finde das grandios, was die da abziehen. Und wie gesagt, das ist noch nicht mal böse gemeint. Ich kann mich über die echt amüsieren. Das ist für mich einfach, das hat für mich sowas wie Zakirs Mai-Event letztes Jahr. Das hat einfach seine eigene Komik und warum nicht hingehen? Mein Gott. Mit ja, ich fand das Mai-Event im letzten Jahr, das hat aber irgendwie hat es trotzdem noch Stil gehabt. Und das ist alles, das sieht irgendwie so hilflos aus. Ja, hier will man vor allen Dingen unbedingt Geld machen und das merkt man deutlich. Naja, es kam mir so eins, oh Mensch, jetzt habe ich das. Das hast du falsch geschrieben, das ist ein Maj. Ja, dieses Maj im Saarland. Dieses Maj im Saarland. Also man muss ja mal Folgendes sagen, ja. Hat dich da nicht irgendwas reingebringt? Googelt mal nach Iron Maiden, Merkel und Hollande, der Foto ist geil. Ja, das kenne ich, das ist cool. Da siehst du unten die beiden Flugzeuge von Merkel und Hollande. Ach so, doch, das hat dahinter die Riesenmaschine her. Ja, die ja selber fliegt, ja, kann ja selber fliegen. Und so genau muss es einfach auch machen. Seht ihr mal, worauf es drauf ankommt. Ich muss mal kurz in OneNote rein, du musst mal kurz überbrücken hier. Masche habe ich kennengelernt, waren sehr nette Aura-Menschen, die vor Ort waren. Ja. Wobei das Mädel könnte ein bisschen mehr essen, die ist sehr dürr. Da gibt ja nichts im Saarland, das ist Landwirtschaft. Ja, stimmt, ja. Und wenn du jetzt sagst, bei den Franzosen gibt es auch nichts. Ja, da kommst du auch nicht hin. Worum ging es eigentlich? Achso, jetzt haben sie mich doch etwas enttäuscht. Das ist das erste Mal, dass mich Marge so ein bisschen, wie wird das aus, das im Saarland, mich so einen Tick enttäuscht, haben die doch auch die 81er Matrix jetzt gemacht. Also das fand ich jetzt so ein bisschen. Nee, da muss nicht noch mehr sowas in die Welt geschmissen werden, nur um die Leute auf ein Event zu locken. Das hat mir nicht so gefallen. Ich habe das jetzt, also habe ich das nicht aufgenommen? Mir ist aufgefallen, dass du kannst ja auf Facebook, kannst du ja Sponsored Posts, also so Werbung sehen. Ich glaube, das hat ein Mega-Event gemacht. Ich habe jetzt leider das Foto nicht mehr. Also es wird Geld, weiß ich jetzt ja leider nicht mehr, weil das Foto nicht drin ist. Es, also wenn ihr das auch auf Facebook seht, also das muss man heute wahrscheinlich auch schon machen, dass man einfach mal so ein bisschen so ein Sponsoring-Ads dahin bringt. Das kann aber, sei vorsichtig, das haben wir auch mal einmal gemacht, ganz am Anfang, weil du es einmal umsonst kriegst. Haben wir das schon gemacht? Ja, okay. Aber das ist schon 3-4 Jahre her. Das gibt es heute nicht mehr umsonst. Das weiß ich nicht. Also damals gab es so eine Sponsoring, konntest du mal umsonst machen. Na, ich dachte nur, also ganz ehrlich, die machen da relativ viel, die klimpern, die sind auf jedem Event, ich sehe diese blauen T-Shirts, es gibt Aussprachevideos, ist aber die die machen das Event einfach auch, ist ja so, wir haben ja lange schon mal über Mega-Events drüber geredet als Hauptthema, es ist fehlt, du musst dich einfach fragen, wie kriegst du die Leute dahin und im Endeffekt machst du alles, was andere Events auch gemacht haben, was irgendwie gezogen hat und du brauchst auch so die Statistiker und dann machst du halt die 81er Matrix dahin und pflastert alles zu. Aber wenn das so wäre, aber jetzt, deswegen liebe ich dieses Event am Meer. Guck mal dahin, die machen außer der Hüpfburg mit diesem komischen Päderasten obendrauf gar nichts und haben die meisten Attents. Ja, das hat das Saarland da natürlich auch, aber der Ansatz ist ja ein bisschen anders. Ich glaube, das Event am Meer ist ein bisschen, es geht auch anders. Ist ja auch ein bisschen kleiner, aber wenn du richtig auf die Kacke hauen willst, dann brauchst du das auch. Ist das kleiner? Hat das weniger Willetenz als das Saarland? Ich würde das bezweifeln. Na, wollen wir mal nachgucken. Ne? Die haben, glaube ich, 1300 Willetenz hier in Bremerhaven. Hast du wieder mit deinen 1200 Fake-Accounts gelockt? Ja, sicher. Ich muss ja irgendwo her, jetzt, wo ich die eigenen Caches nicht mehr loggen darf, muss ich die Punkte jetzt zusammenkriegen. So, dann gucken wir da. Das Mega-Event am Meer. Sie haben keine 81er Matrix gemacht, das hätte ich bemerkt. Doch haben sie. Haben sie doch mit beworben, habe ich doch gelesen. Schlimmer Cacher, mal bin ich fertig jetzt hier. Haben sie. Die haben irgendwo jetzt die 81er Matrix aufgezogen. Das hatten sie extra mit Werbung gemacht. Mensch, sonst willst du uns so ein Fake News bezahlt, dass wir fertig werden. 1288 hat das Event, das Mega-Event am Meer. Ja. Und jetzt müsste ich ja eigentlich, wie wird das, kurz. Lügenpresse, genau. Die Hörer können ja derzeit schon mal nach GC6ZD2Z gucken. GC6ZD2Z. Der Zackier wiederholt, der Mai ist gekommen, auch in diesem Jahr, ne? Nicht 2016, hier steht 2017 dahinter. Ich muss mal gucken, wann das eigentlich stattfindet. Ich habe ihn gewarnt, ich habe ihm gesagt, pass mal auf, das funktioniert nur einmal sowas. Das hat er nicht so richtig geglaubt. Ja, jetzt hat er halt. Das hat 1566, also fast 300 mehr, mein Lieber. Ja, das ist doch eine Menge. Ja. Es gibt einen Tradi Power Trail und einen Mystery Power Trail. Ich denke, es gibt dann einen 80er. Ja, werden wir jetzt nicht so schnell geklärt kriegen, schade. Ist aber nicht so wichtig. Ach, jetzt habe ich wieder aus Versehen den Link Richtung OneNote vermutlich aufgemacht. Nee, jetzt geht's auf. Wieso dauert das immer so lange, wenn ich OneNote draufklicke, dauert das immer ewig, bis ich dann mal das bei mir hier öffne. Das finde ich sehr seltsam. Egal, gucken wir mal hier rüber. Ich wollte jetzt nochmal sagen, der Mai ist gekommen. 12.05.2017. Warum man das jetzt so komisch darstellt, will ich jetzt gar nicht wissen. Wie gesagt, im Stadtpark Hamburg diesmal mit Grillen, das war letztes Mal nicht. Toilettenwegpunkte sind alle wieder gesetzt. Möchte aber nicht unbedingt, dass dieses Mal nachgefragt wird. Bis jetzt 2 Willetenz. Obwohl das schon eine Weile offen ist. Aber was ich gut finde, das ist ja das, was ich immer sage, deswegen haben wir es ja auch damals unterstützt. Man kann ja über Zaki sagen, was man will, aber er gibt einfach alles für die Community. Und jetzt hat sich mein Chrome hier mehr oder weniger aufgehängt. Ich mache es einfach mal zu, das hat keinen Sinn im Moment. Denn Zaki hat da was Einmaliges geschaffen. Jedenfalls behauptet er das. Unabhängig von Groundspeak hat er gesagt, wenn es 100 Willetenz wird, ich meine 100 waren es, dann wird er Labcaches auch ohne Groundspeak bereitstellen. Also wenn das nichts ist. Ich weiß nicht genau, wie er das macht, aber das würde mich schon interessieren, muss ich gestehen. So, was haben wir noch? Irgendwas mit der App, da hast du irgendwas geschrieben. Ja, ich bin jetzt gerade hier, ich bin jetzt nochmal gerade, ich vergleiche gerade mal so ein bisschen die Auftritte und ich finde es erstaunlich. Welche Auftritte? Also das liegt vielleicht daran, dass das Saarland doch noch nicht so besiedelt ist. Also dieses Maite, das, ja, also das ist ja, Dümpel ist ja am Arsch der Welt, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Aber du könntest natürlich die Franzosen mit rüberholen. Aber so wie die trommeln, wie die machen und wie auf Facebook aktiv sind, ne, ist das ja eine Blaupause für künftige Events. Aber das sind dann trotzdem nur 300 mehr Willetenz, das ist dann... Ja, ich sag ja, ich finde das nicht so weit auseinander, also... Weil das Trommeln bei Dingenskirchen hielt sich ja doch in Grenzen. Ja, aber ob du jetzt zu einem 50 neue Geocaches in der, als Mystery auslegst, also praktisch so einem Powertrail zu einem, ja, du musst sie halt anloggen. Ob das jetzt super geil ist, nicht, aber ich sehe das halt auf den Events, die Geocaches drumherum, und ich bin auch so einer, werden gemacht, ja. Ja, ja. Ich fand das in Sandton ganz gut. Mich enttäuscht das trotzdem. Ja, ich fand das in Sandton ganz cool, weil das durchaus noch ein paar Highlands waren. Ich fand es beim letzten in Bremerhaven richtig scheiße. Was haben wir mal irgendwie geschrieben, werden, kurz? M-A-I-J-E. M-A-I-J-E? Ja, und dann okay. Im Saarland wahrscheinlich. Nee, ich will. Und das. Jetzt. du musst schon Saarland dahinter schreiben, sonst landest du ganz schnell im komischen Saarland. Ja. mit den Plastiktüten in Bremerhaven war natürlich scheiße. Hat natürlich die Geocaches gereckt, aber es sah aus, hätte da immer einer eine Mülltüte dann angehangen. Jetzt gehen wir auf die App. Ich wollte bei der App jetzt gar nichts Großartiges sagen, aber da hattest du dieses Bild irgendwie eingestellt. Ja, ich hatte mal die Groundspeak-App, die dann dafür wirbt, jetzt im Jahre, am März 2017, dass man jetzt da auch Field Notes anlegen kann und das Ding zu Hause loggen. Das ist die großartige Verbesserung einer App. Die alle anderen schon können, alle anderen. Das Apps, konnten ja. Die anderen, weiß ich nicht. Das konnten die, weiß ich nicht, vor 60 von Jahren. Anfang an. Vor 60 Jahren, als es das iPhone vor 60 Jahren gab es schon die ersten Geocaching-Apps mit Field Notes und das geht tatsächlich auch jetzt bei der Groundspeak-App. Du wirst es nicht finden. Nee, ich muss gerade gestehen, es scheint diese 81er-Matrix tatsächlich eine Fake-News-Information zu sein. Scheiße, nein, jetzt haben wir uns aber... Die Propagandaabteilung der deutschen Geocaching-Verein hat uns mit falschen News versorgt. Wir möchten uns dafür entschuldigen. Unser Geheimdienst. Und sagen trotzdem, dass es eine Mystery 50 Mystery Caches gibt. Ein Power Trail für Arme, oder? Die gelegt würden, um mehr Leute ins Saarland zu locken. Gut, dass wir hier die Schiedsrichter drin haben, hier die Schlemmer-Catchers. Nee, aber nochmal ehrlich, ich finde das, was sie machen, ganz geil. Ich verfolge das, weil ich wollte ja erst ins Saarland fahren, bis ich gemerkt habe, dass es da irgendwie ein bisschen schwierig mit Hotelbuchungen aussieht. Ja. In der Nähe, beziehungsweise kann man auch sagen, ich war zu spät. Ein Hotel gab es noch. Aber es gibt ja nun kein Event, wo ich die blauen Shirts nicht gesehen habe und die sind das nett. Stimmt, das stimmt. Auch wir haben die Pins gut gefallen. Und die Aufkleber. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, die haben auch so blaue Aufkleber. Ich habe jetzt einen neuen Koffer und ich hätte Aufkleber gut brauchen können hier. Ja, Ist mir auch aufgefallen. Ich habe nämlich einen schwarzen Koffer und wenn du dann stehst und dann kommen 5 solche gleich. Ja, deswegen. Ich suche ja, Heike gesagt, den darfst du da nicht raufkleben. Ich klebe schon heimlich jetzt welche rauf. Der erste von der Nordseetaufe ist da schon drauf auf dem Koffer. Ich muss das mal so nach und nach machen, sonst kriege ich gleich halt auf die Schnauze. Das ist ein neuer Koffer und ich klebe da gleich was drauf rum. Nee, da ist sie ein bisschen... Ja. Wollen wir mal was Positives bringen? Ich würde mal gerne noch einen besonderen. Moment, das Event im Stadtpark ist Freitag, Samstag und Sonntag? Die 81er Matrix ist übrigens in Friedrichshafen beim Let's Zeppelin. Ja, aber das wusste ich, das war aber vorher schon klar. Aber ich dachte mal, das wäre im Saarland auch. Aber wie gesagt, kann nicht, muss ich mich vertan haben. Ist das ernsthaft? Ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich gucke jetzt auch nicht nach. Von Zag hier 3 Tage. Du musst ja nur auf den Interceptor-Link einmal klicken, dann funktioniert es ja. Oben, der Mai ist da, gekommen. Da. Nein, höher, da. Ja, da hast du eine gute Idee gehabt. Und wieso geht dann dein Tablet an, wenn ich da klicke? Weil Tanja mir schon wieder irgendwas schreibt. Zack hier. Hier steht 12.05. ist das. Hat er extra drauf geachtet. Da steht's. Etwas höher. Was? Vom 12. bis 14. Da steht es. Immer ab 18 bis 22 Uhr. 3 Tage lang ist das Event? Alter, da hat er sich was vorgenommen. Wohlgemerkt, alle Toilettenpunkte sind wieder drin. Die fehlen schon mal nicht. Und dann gibt es bis jetzt tatsächlich ja 2 Villetents. Also das erinnert ein bisschen an Büren. Aber ist doch cool. Er versucht dann halt auf jeden Fall auch mal neue Dinge einzuführen. Warum sollen die Wände nicht auch mal 3 Tage dauern? Nee, aber es ist einfach, da lässt er sich auch nicht. Ich habe ihm auch gesagt, wir haben das letztes Mal mit der Werbung auf 100 Leute gekriegt, aber das kannst du nur einmal machen. Mhm. Da war der Gag mit den Toiletten drin und da war seine ganz persönliche Art drin und das passte alles. Aber nochmal funktioniert das nicht. Hier übrigens 82 will er tanzen. Fake News. Jörg, schon wieder Fake News. Das waren nicht 100, das waren 82. Nee, habe ich auch gesagt 82 bei Büren. Das war hier Büren. Büren, ich dachte das andere. Nein. Ihr wisst ja, wir stellen mal ganz wir passen schon auf. Da kommt dann die nächste Hammer-Neuigkeit von Groundspeak. Rider heißt jetzt Twix. Und Field Notes heißen jetzt wie? Ich habe schon wieder vergessen. Drafts. Ach ja, genau, das wollte ich ja auch nochmal reinbringen. Sorry, da habe ich ja vor uns verbannt. Ja, genau. Das ist auch, also wir endlich. Kriegen dieses Nano-Icon nicht geschissen, aber so ein Ding. Nee, aber das war da, also endlich. Was habe ich da schon drauf gewartet, dass endlich Field Notes Drafts heißen. Jetzt schreibe ich die auch viel früher. Ich glaube, das können wir rauslassen. Das müssen wir beim nächsten Mal machen, weil sonst schaffen wir es nicht mehr. Ich möchte jetzt einfach nochmal auf einen wunderbaren Cache hinweisen. Ja. Ich kann es nicht lesen. GC5WP. Ach, den hier? Ja. GC5WPW6. GC5. GC5WPW6. Jannikus und Ninaldia und der goldene Uhulf. Uhulf, genau. Ja, und wieso? Ich habe die Koordinaten immer noch nicht. Ja, dann da musst du dich schon bücken, dass du die kriegst. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Pass mal auf so. 1, 2, kennst du ja, ne? Ja. Nochmal 1, 2, nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Also, das ist ein wunderbarer Nachtcash von dem lieben Himberger. Das heißt, der liegt am Arsch der Welt irgendwo bei Himbergen oder so. Da müsst ihr mal schauen. Grundsätzlich ist das ein Nachtcache, den man auch mit einem Where I Go, der optional ist, verbinden kann. Oh, und das Geniale ist, er empfiehlt selber, und das war eine richtig coole Erfahrung. Also wir hatten eine Boombox mit, so eine Boombox, kennst du? Also so einen tragbaren Lautsprecher. Ja. Und dann läufst du da nachts durch den Wald und du musst nebenbei den Where I Go laufen lassen. Und je nachdem, ob du dann ein Gebiet betrittst oder nicht, kommt dann irgendwas aus diesem Lautsprecher auch raus. Völlig optional, ja, aber es unterstützt dich. Ja. Und das ist total geil. Du latschst so durch den Wald und irgendwann hast du ja nichts mehr erzählen und plötzlich Hallo, was machst du hier? Und du tickst da richtig zusammen. Das war eine super geile Erfahrung. Das habe ich noch nie erlebt. Auch so, seid ihr wirklich richtig? Oder habt ihr den falschen Weg? Oder dann so, halt, stehen geblieben. Ich improvisiere jetzt, aber das ist wirklich gut. Ja. Stehen geblieben. Gebt mir all euer Geld. Und also, das ist, das muss man sich mal durchdenken. Das hatte ich bislang nie erlebt, wie geil sowas sein kann, wenn du nicht nur auf Reflektorsuche gehst und auch die Stationen sind durchaus sehr sehenswert, sondern auch noch zusätzlich so die dritte Ebene, dieses Feeling mit reinkommt. Da läuft dann auch so Klaviermusik, wird dir dann angestreut oder so. Gehört hatte ich da was von? Ja, wie soll ich sagen? Denkt euch einfach mal so einen Horrorfilm. Das ist für Kinder gemacht, das ist nichts mit Horror. Aber wenn ein Horrorfilm lebt ja auch durch die Musik. Ja. Also wenn du schon merkst, dann wird dir gleich was passieren. Jetzt läufst du durch so einen Nachtcache und jetzt kommt so langsam, hörst du so Klaviermusik. Und du schnallst das wirklich die ganze Zeit auch nicht, weil es ja nicht permanent ist, sondern immer zonenbezogen. Denkst du, wo ist denn jetzt hier mal? Wo sind hier die Pferde oder so ein Scheiß? Das ist eine grandiose Idee, die ich natürlich mit meinem Logtext nicht entscheiden würdigen konnte, weil ich wirklich ein fauler Schreiber bin, aber die hat mich wirklich geflasht. Und das ist eine Überlegung, die man durchaus mal weiter ausführen könnte, wie man ein Where I Go noch anders nutzen kann, außer Where I Go. Audiovisuell gab es ja schon, aber das ist natürlich eine bessere Variante noch, ja. Ja, weil muss einfach nur darauf aufpassen, dass das Where I Go nicht ausgeht. Ja, klar. Oder dein Handy. Ja, oder du, wie mein lieber Kollege Dr. Light, nicht plötzlich einen Wecker anhast. Hat der irgendwie einen Wecker um die Zeit gestellt, plötzlich mitten über diese Boombox. Super. Das ist natürlich dann nicht so cool, aber ansonsten aber alles gut. Kopfhörer nehmen, oder? Das? Also absolute Empfehlung. Wo kann man da übernachten, wenn man nicht aus der Gegend kommt? Wahrscheinlich eher in Uelzen oder in Lüneburg. Ist da noch ein bisschen Fahrzeit? Liegt wirklich ein bisschen hinten drin? Wieso ziehen wir die eigentlich vor oder mittendrin? Nee, ich wollte jetzt einfach nach unserem Fake News meine positive News geben. So macht man das ja häufig. Weil jetzt kann ich ja keine, sonst hätte ich dieses Mal, ich wollte ja diese Punkte setzen. Wie heißt die? Die Punkte setzen. Wie heißt das noch hier? Ja, die Kapitelmarken. Genau, Kapitelmarken. Drauf geschissen, ey. Wir springen immer so viel vor und zurück, das kriegst du gar nicht hin. Nee, dann machen wir Auto machst du einfach Intro, Gelaber, Auto. Genau. Abbinder. Dann machen wir die doch auch gleich zu Ende, wenn wir da schon sowieso sind. Dann immer so viele Caches heute zum Empfehlen. Dann haben wir noch GC6KKK3. Das verflixte Octagon. Kurzmulti. Also meins ist es nicht. Ich hoffe auch, der überlebt. Aber ich weiß, dass viele Leute sowas mögen. Der hat einen Gag am Final sozusagen. Dass du, wie ist der Gag? Dass du 10 Kilometer vorher dir eine Zahl aufschreiben musstest, die stark versteckt ist, dann kannst du den Final nicht öffnen. Du findest den Final, aber der Final ist ganz viel Arbeit. Ah, hab ich ja Bock drauf. Genau, ja, ich auch nicht, aber ich weiß, dass viele sowas mögen. Also, meinst es nicht, aber ich wollte ihn mal erwähnt haben, weil ich weiß, das mögen viele. Also, wenn ihr Bock an so, wenn ihr so einen Final noch ewig rumfummeln müsst, dann seid ihr da richtig. Das ist richtige Arbeit. Also, musst du praktisch, ja, du musst dran arbeiten. Mehr kann ich nicht sagen, sonst würde ich den Gag verraten. Okay, das ist ein Kurzmulti, ja, aber ich finde es immer toll, ja, wenn du dann, weiß ich nicht, entweder wenn du 15 Kilometer läufst oder du bist mitten in der Stadt, hast so einen Kurzmulti, wo du was abliest. Und dann musst du deinen IKEA-Tisch in der Fußgängerzone zusammen. Der ist 200 Meter und am Arsch der Welt, da kommt auch keiner. Nicht mal ein Hundemuggel kommt da vorbei. Also das passt schon. Ist halt nicht so für mich, aber naja. Dann haben wir noch einen GC602EW. GC602EW. Stilles Örtchen. Warum hat er den Namen mal nicht so gewählt? Ach so, weil das abgelegen liegt. Hat jetzt nichts mit dem Klo zu tun. Wären wir wieder beim Anfang, weißt du? Ja, genau. Kapitelmarken, sage ich nur. Aber ein schöner Kletterbaum. Also so, dass man sich schon... Also es sieht erst sehr harmlos aus, da merkt man aber schon, nee, einen Tick musst du dich doch überwinden. Aber das lohnt sich. Geiles Teil. Kann ich nicht mehr machen. Ich merke nämlich, je älter ich werde, und ich bin ja jetzt nun, komme ja langsam stark an die 30 ran. Ja, nee. Dass ich nicht mehr schwindelfrei bin. War der nicht so in deiner Ecke sogar irgendwo? Ich glaube, das ist. Ja, also, die blende ich alle aus, weil ich bin nicht mehr schwindelfrei. Ja, lügenfrei, meinst du. So, und dann haben wir als letztes GC6YRHD. GC6YRHD, niedlicher Nesträuber. Aber die Owner haben da einen. Genau, das ist hier nur ein Beispiel von denen. Also, das Wer ist denn der Owner? Wie hießen die? Das ist Mr. und Mrs. Können wir nachgucken. Marple. Das ist eben kein. Also der Cache selber an sich ist nichts Besonderes. Aber in der Gegend liegen von dem Ownern so 7, 8, 9, 10 Caches. Also kein Trail, sondern so verteilt. Mr. und Mrs. Mac. Die sind doch hier in der Gegend irgendwo. Ja, das ist bei dir so die Ecke ein bisschen mehr als bei mir. Und die Caches sind alle schön. Also nichts Herausragendes, aber jeder für sich einfach überdurchschnittlich gut. Zoom mal die Map bitte ein bisschen raus, damit ich das mal einschätzen kann. Ja. Oh, das ist ja gar keine Straße drumherum. Oh, das ist ja tatsächlich bei mir. Ja. Oh Gott. Und der ist aber wirklich, also die haben da, wie gesagt, da liegen so, ich schätze mal, 10 Stück. Mhm. Und also das müssten wir auf dieser anderen Karte sehen, wenn man die Groundspeak-Karte da oben. Aber die sind echt schön. Also die sind alle einfach über dem Durchschnitt, die liegen an schönen Stellen und das macht Spaß, dahin zu laufen. Oh Gott. Welcher war das denn jetzt davon? Der linke. Na, aber es ging ja um die Optik, damit du siehst, wie viele da noch so sind. Aber ja, da war ich aber schon. Aber das sind also sehr schöne Caches von den Ownern. Die sind wohl aus Hannover wieder hier hochgezogen und haben hier gleich mal ein paar Caches gelegt. Ja, das ist ja richtig. Und die waren alle, also ich mache die immer nach der Arbeit. Weißt du, das liegt bei mir jetzt so grob auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Also sehr grob. Ich habe halt alles weg da. Was soll Wenn du einmal um den Globus rum bist, bist du auch wieder da. Das passt schon, ja. Nee, aber es ist wirklich, ich habe halt nicht mehr so viele Freiheiten. Ja, das ist schlecht. Fahre ich hier so den Bogen immer nach Hause. Wie findest du eigentlich diese Darstellung? Ich finde die zum Kotzen. Ich benutze das sonst nie. Ja, aber diese Darstellung ist einfach blaue Punkte. Das ist einfach, ich meine, es sieht aus wie Konfetti. Was ich mittlerweile benutze, ist dieses, für GSAK gibt es ein Makro, das dir das auf Google Earth bringt, auf Google Maps bringt. Das funktioniert bei mir. Weißt du, das kann meine Geocaching-App. Da drücke ich einfach drauf, dann habe ich das auch auf Google Earth. Ja, aber dann habe ich es auf so einem Pissbildschirm. Ja. Ich möchte das auf dem 27er haben. Ja, ich auch, aber ich schließe ja an dieses iPhone. Ja. Ich renne dann immer so mit so einem großen iMac noch rum und mit einer Autobatterie, damit der funktioniert. Dann sehe ich das groß. Finde ich aber überhaupt nicht kompliziert. Ich möchte aber zu Hause vorher die Planung machen und das möchte ich nicht auf dem 10 Zoll Bildschirm machen. Das ist mein Problem. Also es geht wirklich um die Zuhauseplanung. Ja, dann holst du dir mal eine Lupe, dann wird es auch größer. Ja, aber ich werde auch älter, die Augen werden immer schlechter, wie das so ist. Ne? Also die Caches, guck, siehst du, der, guter Tipp, der Stellinger fährt gleich schon mal los. Ja, dann macht er wieder sein Elektrofahrrad an, dann fährt er wieder mit 60 durch die Stadt, ne? Und dann hast du immer Schwierigkeiten, dran zu kommen. Also ich glaube, die werden ihm auch gefallen. Weil, wie gesagt, nicht einer davon ist was Herausragendes, aber insgesamt ist es so ein schönes Lebenswerk, oder wie man das nennen möchte. Lebenswerk. So. Ich finde ja, lass uns jetzt noch mal ganz kurz noch einen weiteren Cache empfehlen, nämlich es gibt noch den Geocache der Woche. Fressi. Welches war das eigentlich? Ach, Fressi. Ich habe gar keinen Link für das Ding. Ich habe das auch nur über Twitter oder was. Ja, warte mal, das hatte ich ja retweetet. Fressi war großartig. Und zwar ist Fressi ein schöner Twaddy. Ja. Mit der entsprechenden Beschreibung, die ich jetzt mal unter Zeitdruck suche, deswegen gehst du. Also, dies ist ein Cache auf der Gassi-Runde von Fressi. Fressi ist ein Hund. Denn wo Fressi wohnt, wissen wir ja, da gibt es den Cache Fressi und seine Freunde. Der Baum ist ein Punkt, bis zu dem die Gassi-Runde geht, wenn es mal schnell gehen muss. Oder es Fressi nicht gut geht. Das heißt, der Cache liegt an dem Baum, wo Fressi seine Flodderkacke ablässt. Auf jeden Fall ist der, so der Baum ist scheiße. Gut markiert ja. Und der Ona. Da, wo die Kacke abgestellt wurde. Nicht nur dreht mir ungefähr auch Urin. Und, schon sind wir wieder bei und zwar ist für diesen, hat der Ona auch noch das Attribut UV gesetzt. Die Miss Marple, das stimmt ja nicht. Ist ja keine Tretminengefahr. Das ist ja nur, wenn das nicht schafft. Das ist ja. Da ja alles reflektiert. Da ist eher Pischi. Ihr findet den Cache also nicht nur nach Koordinaten, sondern ihr könnt auch nachts losgehen ohne Koordinaten und einfach jeden Baum. UV besuchen. Ach ja, Stellinger. Das ist so unfassbar scheiße. Stellinger, wenn du morgen Karl Frost machst, dann kannst du gleich mal gucken, ob das noch alles so in Ordnung ist. Sonst mache ich den nämlich zu. Welches ist Karl Frost denn? Es ist mein Multi, den ich, der dann irgendwie schon seit Ewigkeiten da rumliegt, immer wieder gefunden wird. Ich habe sogar einen von denen gemacht. Guck mal, er 8 Holz steht von dem. Aber du hast noch nicht Fressi und seine Freunde. Ranger, du hast noch nicht Fressis Gassi-Runde Baum allein. Du hast noch nicht Fressis Gassi-Runde Osterfeuer und Fressis Gassi-Runde kurze Pause. Also mal ganz ehrlich, wenn ich so ein Listing schreibe, ne, dann muss mir doch auffallen. Ich sehe das als Humor. Das ist also, als Humor. Wenn ich so ein Listing schreibe, guck mal hoch auf Attribute, dann würde ich auf jeden Fall nochmal das UV auch nochmal setzen. Nee, also manches. Hat noch keine Favoritenpunkte. Wer ist das denn der? Nee, Fressi und seine Freunde ist das ja auch nicht. Das ist ja jetzt der neue. Fressi, die Kassi-Runde, kurze Pause. Das muss ja kurze Pause sein. Hat auch noch keine Favoriten. Wir wollen ja wenigstens mal die gezielt machen. Also die haben Fressis Gassi-Runde geht auf den Rückweg. Fressi, nee, das ist auch nicht. Ja, keine Ahnung, wo der ist. Ja, warte mal, dann ist es. Warte mal. Nee, der ist noch nicht mit auf der Liste. Nee, Baum allein, das sagt er doch da. wir haben drüber geredet, das ist er. Da scheint mir ein knaller Cache am anderen zu sein. Ich habe auch alle null Favoriten. Der Baum ist ein Punkt, bis tatsächlich, du ja. Es gibt in Fintel auch nicht viel Caches. Fintel, ist doch der Troll her. Oder dem gehört Fintel noch, oder? Naja, auf jeden Fall lohnt sich ganz bestimmt. Ja. Also wenn ihr noch den einen oder anderen Favoritenpunkt stecken habt, dann lasst ihn da. Ja. Und jetzt schaut euch vorher das Video vom Geobastard an, weil dann habt ihr nochmal eine Möglichkeit, das zu initiieren. Das ist dann scheiße satt. Ja, das ist auch ein guter Titel. Kackthemen. Jetzt haben wir auch den Titel für unseren heutigen Podcast. Kackthemen. Kackthemen. Das ist gut. Das ist gut. Sagt auch deutlich, worum es geht. Also Fressi lohnt sich bestimmt. Ich muss da denken, den Link mit zu übernehmen. Ich habe Der Köttel fällt nicht weit vom Stamm. So einfach sieht's aus. Erwähnte ich schon, dass ich das schon alles vorgesehen habe heute. Ich habe mir echt mal Mühe gegeben. Ich habe eigentlich schon den Dings fertig hier, den Artikel für heute. Wahnsinn. Podcast, ja. So, jetzt ist ein bisschen noch mal. Ja, also, das geht auch kurz jetzt. Also da will ich auch ein langes von machen. Ich würde ankündigen. Ja, das geht auch nur um die Ankündigung selber im Prinzip. Und zwar Geocaching-Tour Paderborn. Ja. Ich glaube, wir werden uns dann davon auch echt nochmal so Themenschwerpunkte in irgendeiner Folge machen. Ja, hast du dir das jetzt mal angeguckt? Ja. Und hast du begriffen, wie das geht? Nicht ganz. Okay, ich dachte nur, ich bin zu doof. Also ich habe darauf geguckt, es gibt 7 Touren, die erstmal überhaupt nichts mit Geocaching zu tun haben, sondern sind einfach mal 7 Touren. Bist du darauf gegangen oder wie bist du rauf? Auf dieses geotourparaborn.de. Na, du musst, der Einstieg ist, für eine Geotour würde ich immer einen anderen Einstieg nehmen. Ja. Und zwar, die Seite ist ja super schnell, immer über Groundspeak gehen, dann über Geotours und dann über Deutschland und dann zu Geotour. Ja, aber trotzdem komme ich dahin. Irgendwann. Nee, aber da müsste es noch besser erklärt werden eigentlich. Nee, irgendwo nicht. Das ist nicht einmal so erklärt, dass ich es verstehe. Aber ich habe es jetzt mittlerweile zusammen, nachdem ich alle möglichen Menschen gefragt habe. Also, Es gibt 8 Touren. Die haben erstmal eigentlich gar nichts mit Cachen zu tun. Das sind einfach mal 7 Wandertouren und eine Radtour über 300 Kilometer oder so ein Witz. Mhm. So, die gibt's. Und auf diesen Touren, da liegen jetzt Geocaches. Immer noch keine Garantie dafür, dass das alles stimmt, was ich jetzt erzähle. So habe ich das bis jetzt zusammengereimt und gefragt. Jetzt läufst du diese Runden ab und auf diesen Runden sind Geocaches. Und in einem dieser Geocaches, und du weißt nicht vorher in welchem, sonst bräuchtest du ja nur einen Tradi anlaufen, ist dann wohl ein Stempel. Und mit diesem Stempel musst du dein Wanderbuch stempeln, damit du belegen kannst, dass du dir gelaufen bist. Ich möchte jetzt gar nicht drüber nachdenken, wenn gerade der Cache nicht da ist oder du gerade diesen einen Cache nicht findest, dann hast du diese Runde schön gelaufen und kriegst deinen scheiß Stempel nicht, weil der Cache fehlt oder nicht da ist oder du ihn nicht gefunden hast. Ich hoffe mal, sie sind nicht auf die geniale Idee gekommen, auch noch irgendeinen Stempel in Mystery zu tun. Das ist interessant, weil bei dieser Geotour aktuell nämlich 2 Geocaches nicht, 3, 4, oh. 5 momentan nicht zu finden sind oder deaktiviert sind. Dann hoffen wir mal, dass da kein Stempel drin ist. Und wenn du jetzt 7 Touren geschafft hast von den 8, das haben sie mit Sicherheit gemacht, weil wenn sie alle 8 verlangt hätten, dann hätten die Leute ihnen in den Arsch getreten, weil die Fahrradtour will ja nun wirklich nicht jeder machen, über ein paar hundert Kilometer. Ja. So, wenn du 7 Stück davon hast, Fotolog, genau, sagt der Chat gerade. Ja, wie immer. Wenn du dann diese 7 Stempel, die in dein selbst ausgedrucktes Wanderbuch hast, das kannst du da downloaden. Also es gibt pro Tour einen Stempel. Genau, in irgendeinem der Caches, wo du vorher aber nicht weißt, wo. Ja. Ich habe auch noch nicht herausgefunden, wo man die Tour startet oder beendet, ob das egal ist, ob das, keine Ahnung. Über Gipsies kriegst du aber diese Tracks geladen, dass du die ablaufen kannst. Ja. So, und wenn du diese Stempel hast, dann kannst du die einreichen oder hinschicken. Und wenn du dann noch keine, wenn noch nicht alle vergeben sind, es gibt 500 Coins, dann kriegst du eine der Coins. Das sieht aber schlecht aus. So funktioniert das. Nee, ich glaube 150 sind vergeben bis jetzt oder so. Das ging, also da sind noch etliche frei. Du läufst also diese ganze Runde und wenn du das so wie wir jetzt natürlich nicht in einer Woche oder an einem Wochenende schaffst, dann gibst du die ganze Mühe, gibst alles und wenn du Pech hast, kriegst du am Ende keine Coin, weil die anderen vor dir schon alle da waren. Ja, aber Geocaching war da schon immer der Weg und der Weg ist das Ziel. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich tatsächlich so. Nur was hat das alles noch mit Geocaching zu tun? Da liegen jetzt zufällig welche auf der Runde. Da kann ich auch irgendeine andere Runde laufen, da werden auch irgendwelche Geocaching. Ja, aber eine Geotour ist ja generell dabei, ist ja so touristisch angelegt, um Touristen da reinzuziehen oder Geocaching. Tun sie auch. Also wir haben jetzt im August eine Woche eine Ferienwohnung da unten gebucht. Wir haben nämlich im August noch eine Woche Urlaub gehabt, die wir noch nicht verplant hatten. Und wir werden die jetzt auch ausprobieren, weil die einzelnen Caches von dieser Geotour, also egal, wo ich was gelesen habe, echt alle sehr gelobt werden. Also die sind offensichtlich sehr gepflegt. Also das soll sich schon lohnen. Die Coin haben wir aber für uns abgehakt. In einer Woche habe ich keine Lust, 7 Runden abzulaufen. Das ist ja dann ein Akkord. Das macht ja keinen Spaß. Gibt es eine Hall of Fame und der erste Nick neben, der mir schon wieder ins... Trackbare Coins oder nur so Coins? Soweit ich weiß, richtig, trackbare Coins. Da steht es auch, 7 Runden wandern, 7 Stempel finden, Geocache, Geocoin verdienen, genauso. Übrigens, lappriges Toastbrot war der Nick, der mir gerade ins Auge gestochen. guck mal eben, da das von GC gesponsert, der sponsert GC aber auch mal exakt gar nichts, sonst im Gegenteil, da kriegen sie Geld für. Also da bist du auf ganz falschen Schiene unterwegs. Ja, aber ist es nochmal so, für einen Touristenverein, sind 500 Geocoins, das ist nothing, das ist... Ja, aber deswegen finde ich es besonders ungeschickt, da reinzuschreiben, dass danach alle ist. Ich hätte doch das hätte ich komplett rausgelassen. Und wenn die 500 alle sind, neue bestellt, weil du kannst mir doch nicht erzählen, lass das mal teuer gewesen sein. Sie haben 5 Euro pro Coin bezahlt, denn die werden keine großen Design-Coins und sowas haben. Mhm. Jetzt haben sie 5 Euro pro Coin bezahlt. Dafür locke ich ja einen Touristen an, der mindestens 6 bis 7 Tage da in deren Region ist. Das heißt, ich zahle für einen Touristen, der 5 Tage da bleibt, tankt, isst, trinkt und übernachtet, 5 Euro. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein schlechtes Geschäft für die ist. Das sollte sich eigentlich lohnen. Nein, na gut, das ist so würdest du das rechnen. Es kommt immer darauf an, wie eine Tourist, also so würde ich es wahrscheinlich auch rechnen, aber vielleicht haben sie als Test das mal gemacht. Das stimmt, die Adressen kriegen sie auch noch umsonst dazu. Die mit Post versendet. Ja, dann kann man ja auch ein bisschen Werbung reinstecken für das ein oder andere Hotel. Also ganz ehrlich, wenn sich die Hotels da einigermaßen einig sind oder die Übernachtungen, dann ist das nothing. Ja, das meine ich ja. Deswegen, also, da kostet die HRS-Provision mehr. Deswegen hätte ich das mit den 500 gar nicht reingeschrieben, weil damit vergraulst du dir schon wieder die Ersten. Die sagen, ja, ich muss da mindestens 3-mal hinfahren, sonst schaffe ich das nicht. Und wenn ich Pech habe, komme ich beim 3. Mal an, habe mir die ganze Mühe wegen der Coin gegeben und viele machen das dann nur wegen der Coin. Oder zumindest gehört sie für sie dazu. Das ist ja schon dann irgendwie die Belohnung am Ende. Naja, es kann ja auch so sein, dass du das mit der Limitierung, sie schreiben ja, die Geocoins sind auf 500 Exemplare limitiert. Und sie reden ja von wie nennen sie das hier, die Original-Geotour Paderborner Land Geocoin. Du kannst natürlich auch versuchen, mal das bisschen zu pushen, weil momentan haben sie ja 150 oder so, je nachdem, aber 3000 Favoritenpunkte. Und danach machst du halt eine andere Coin oder einen trackbaren Pin oder was weiß ich. Und dann haben die ersten 500 eine Coin und freuen sich und die anderen haben dann auch nochmal was. Also normalerweise, Leute, wenn ihr eine Geotour macht als Touristenverein, dann sponsert diese scheiß Coin, die zieht die Leute mehr, als wenn es da gar nichts gibt. Das sehe ich allerdings auch so, weil Stellinger schreibt jetzt auch, es gibt noch die Runde im Schlaubertal. Ja, mach alles sein, aber die Leute wollen halt auch mal so eine Geotour ausprobiert haben. Das kann ich schon völlig verstehen. Und letztendlich ist das ja auch, das ist ja gelebt. Es gibt ja hier zum Beispiel unten da beim Himmelberger irgendwo dagegen, da gibt es ja diese Letterbox, also so Wanderstempel oder die Harzer Wandernadel ist ja nichts anderes, als dass sie da rumlatschen, sich die Stempel an den Stationen anhören und am Ende kriegen sie eine Wandernadel. Ja. Die ist dann nicht trackbar, da verdienen sie halt noch ein bisschen mehr dran. Aber so musst du eigentlich eine Geotour aufziehen und dann kann das auch funktionieren. Sehe ich auch so, also alles andere. Und dann stellst du das offiziell von der Stadt hin und fertig. Und dann hast du die Leute da. Ich finde das auch grundsätzlich eine Top-Idee, die sie da haben, aber sie müssen das noch ein bisschen besser umsetzen. Also es tut mir leid, die haben auch der Schwarztaucher oder irgendwer, mit dem hatte ich Kontakt, der schrieb mir da auch viel zu und sagte, nee, steht doch alles auf der Seite. Nee, sorry, auf diese Seite ist scheiße. Also da steigst du hinten und vorne nicht durch. Nee, das darf auch nicht auf der Seite stehen. Die Seite kann nur ergänzend sein. Meiner Meinung nach gehören solche Informationen ins Listing, in jedes Listing. Und dann kannst du das nochmal auf die Seite bringen. Auf jeden Fall in abgespeckter Version. Ich brauche es nochmal auf der Seite, weil ich will die Geotour. Ich bin da jetzt rangegangen und sage, okay, ich will die Geotour machen. Ja. Hab das aufgerufen, guck mir das an und steige da nicht durch. Und ganz ehrlich, das finde ich immer noch alles wirr, was da drin steht. Also, und dann, als Krönung des Ganzen, da gibt es die Seite, lade dir alle Caches, die zu der Tour gehören. Dann lädst du dir eine GPX runter und die ist so schrottig, dass du sie in GSAK nicht einlesen kannst. Nee, ich frage mich jetzt hier nur, ich habe jetzt einen ausgewählt, ne? Da habe ich oben Geocaching-Beschreibung, dann ist großes Banner, dann wird da verlinkt, dann ein bisschen was erklärt und ganz unten Wanderkarte hier runter herunterladen. Ja, warum kann ich mir dann da nicht schon den Wanderpass runterladen? Ja. Weil im Wanderpass steht ja auch alles erklärt. Nee. Doch, wenn in den Wanderpass, ich habe ihn gerade auf. Ja, hatte ich hier auch eben, da steht eigentlich nicht wirklich was Sinnvolles. Da steht, so funktioniert es, aber wenn ich 7 verschiedene Wanderrunden von Geoturm finde und logge die gegen Geocache auf deiner Wanderung, finde in jedem Ort einen passenden Stempel und Stempel mit deinem Wanderpass. Und meine erste Frage sofort, die ich mir gestellt habe, und wo ist jetzt der Stempel oder wo muss ich anfangen und wo komme ich an? Ist das irgendwie wichtig oder nichts ist da drin erklärt. Ja doch, in welchem werden wir nicht verraten. Ja. Wahrscheinlich läuft's so, dass die gar nicht dann egal. Ja, also es ist einfach nicht rund, also das Ganze. Und vor allen Dingen, dass du die GPX nicht downloaden kannst. Und der Fehler ist da offensichtlich bekannt. Ich meine, wie lange gibt's das jetzt schon? Jetzt hat mir einer die GPX eine korrigierte geschickt, mit der konnte ich das dann einlesen, aber das sind 75 Caches. Die Sache ist natürlich auch immer, wer pflegt das Ding? Wer macht das? Vielleicht ist auch ein bisschen, wo müssen das 7 Wandertouren sein? Ey. Ja, weiß auch nicht. Warum hat man nicht eine Wandertour mit 10 Caches und dann gibt es einen Coin oder was weiß ich? Das sind wahrscheinlich 7 verschiedene Owner, die das Ding pflegen. Nee, das glaube ich, das sind glaube ich 2 oder 3 nur. Aber wie auch immer. Das sind über 74 Caches, pfleg die mal. Ja, aber ich finde das, was sie jetzt gemacht haben, eigentlich ganz okay. Weil wenn ich jetzt hinfahre, ich muss auch echt mir Mühe geben, muss tatsächlich 7 Runden laufen und dann kriege ich auch eine Coin und dann bin ich auf diese Coin, stelle ich mich hier unten mit in unserem Podcast-Keller, bin ich auch stolz drauf, wenn ich die gelaufen bin. Nee, das finde ich schon okay. Wenn es jetzt nur eine Runde wäre, da bin ich nicht Coin-geil genug für. Da würde ich mir die Coin da rum hinstellen und immer denken, ja gut, dafür bist du einmal 10 Kilometer gelaufen, drauf geschissen. Also nee, das finde ich schon gar nicht schlecht, dass du da auch wirklich was für leisten musst. Das finde ich okay. Also was ich als grundsätzlich Verbesserung habe, Verbesserung ist immer leicht gesagt, wenn man es selber nicht gemacht hat, fallen immer tolle Verbesserungen ein. Bei fast allen Caches ist der Titel gewählt GTPL, Punkt, Region, Name. Ja. So, bei der ersten schon mal, dann gibt es zufällig GTPL, TB Hotel, dann erst die Region. Zwischendurch gibt es dann aber auch eine ganze Reihe, die dann einfach nur noch heißen Schiffshebewerk, Afteblick, das ist ja schon in der Nähe, Königswege, Waldrand. Warum da nicht einfach irgendwie was aus dann? Dann gibt es die Geotour, Paderborner Land Büren. Und dann geht es aber wieder weiter. Delbrück, Höfelhof, Lichtenau, Paderborn. Ich kenne die alle auswendig, ich habe die jetzt schon rausgesucht. Ja. Soll ich dir einen guten Gag sagen, wo ich tatsächlich kein Witz, weil unsere Ferienwohnung ist? Na, in Salzkotten. Nee, in Büren. Ach so. Hat schon seinen eigenen Humor. Ich bin halt nur ein bisschen zu spät dran, 4 Monate. Ja. Sonst würde ich mich doch anmelden. Naja. Nee, wir haben tatsächlich eine Ferienwohnung in Büren genommen. Ich bin ein großer Fan von Geotouren, weil ich das Konzept fand ich ganz toll. Ja. Und ich finde das immer noch ziemlich geil, diesen österreichischen, den ich auf jeden Fall nochmal machen möchte. Nur die Umsetzung möchte ich mir noch ein bisschen, stelle ich mir noch ein bisschen runter. Ja, vor. Ich frage mich auch, warum wir so wenig in Deutschland haben. Das ist definitiv so. Aber andererseits, wer solche Newsletter schreibt, der kriegt seinen Arsch auch nicht mal in die Tourismusregion bewegt. Dann wird dann wieder alles auf die Geocacher abgeladen, dann gehst du da hin, ja, und im Endeffekt entscheidet es dann doch Crownspeak. Aber ganz ehrlich, jeder Tourismusverein versucht einfach irgendwelche Leute in seine Gegend zu bekommen. Ja, ja. Und wenn du das einfach mal gut präsentierst, dann machen die das. Du musst einfach den Mehrwert den rüberbringen und der ist ja definitiv gegeben, genau. Der Hiking Code, genau. Am Hochkönig. Also deswegen, mir ging es einfach darum, heute schon mal anzukündigen. Also da werden wir hier noch öfter was drüber hören. Wie oft fahrt ihr jetzt hin? Am Wochenende? Erstmal hatte ich ja extra dann gebeten, dass du auch mal reinguckst, damit wir mal beurteilen können, wie das wirklich sich so liest. Ja, dann hatte ich schon einen Schock gekriegt. Dachte ich, will der mit mir da wandern gehen? Hat zum Glück gesagt, nee, bleib mal du zu Hause. Mach du mal die Drive-Ins. Ich nehme da Heike mit. Nee, wir fahren im August, fahren wir. Wir haben im August eine Woche Urlaub so geplant gehabt dieses Jahr und wussten noch nicht, was wir so richtig machen. Und dann haben wir gesagt, Ausland ist wieder doof, ist viel zu warm im August. Aber hier so diese Geotour, das passt eigentlich wie Arsch auf einmal. Wenn es optimal läuft, würde man, glaube ich, tatsächlich alle 7 schaffen. Haben wir aber eigentlich weniger vor, weil wir wollen aber einen Tag lesen, einfach nur gammeln. Also ich habe keine Lust, das jetzt mit dem Akkord abzuarbeiten. Aber ich schätze mal, dass wir 2-3 Touren mit sich haben. Ja, das kann ja, wenn du scheiß Wetter hast, ist auch blöd. Dann, ne? Also wenn ich finde, sowas, eigentlich finde ich ganz ehrlich gesagt, so 7 Touren finde ich ein bisschen too much. Du bist dann eigentlich nicht in dieser Genießerphase, sondern du bist in diesem, ich muss das jetzt schaffen. Und jetzt passiert irgendwas und dann bist du in Hektik. Nee, wenn man sich selber nicht so vornimmt. Wenn du dir alle 7 vornimmst, ja, aber 7 Tage am Stück laufen ist bei uns tatsächlich eher normal. Das haben wir beim Wupperweg auch gemacht. Also ich habe eher das Problem, dass ich mich den gerne mal ablegen möchte, aber Heike gesagt, wir könnten aber nochmal so. Also ich sag ganz ehrlich, wenn von den 7 Tagen 4 Regentage dabei sind, dann geht meine Lust, würde dann auch nach unten gehen. Also ich kann dir sagen, wir haben hier irgendwo hängen hier diese großen gelben Säcke, die hat sie irgendwo weggehängt. Wir haben so Fahrradponchos, da kannst du auch, da wirst du die Sintflut mit überstehen. Ist tatsächlich so. Sind wir an der Wupper 8 Stunden durch strömenden Regen gelaufen. Ja, du bist innen nass geschwitzt, aber trotzdem, das geht. Ja, aber da habe ich keinen Bock, dann lege ich mich lieber auf die Couch zu spielen, ein bisschen an mir rum, so, das ist dann irgendwie entspannend dafür. Da ist meine Frau, die dann dafür sorgt, dass ich Lust dazu habe. Du hättest den Satz jetzt auch anders beenden können, okay. Nee, die sorgt schon deutlich dafür, dass ich, wir kommen vom Brocken zurück, haben über 20 Kilometer gelaufen, gehen ins Hotel, irgendwie 17 Uhr, ich war scheintot, ey, ehrlich. Da musstest du ja auch dieses steile Stück, weißt du, wir sind ja morgens da hoch. Dann fällt halt keiner, lass uns noch einmal, wie es durchs Dorf. Ich könnte sie dann auch manchmal umbringen. Also, ja. Ich hoffe immer, sie ist ja etwas älter als ich, dass das bei ihr früher abbaut. Aber noch. Das baut eher bei dir früher ab, merkst du, ne? Ja, noch kriege ich keine Ruhe. Ich muss das immer mitmachen. Also, wir werden nochmal drüber berichten. Diese Geotour möchte ich so ein bisschen begleiten. Ich finde das ganz spannend. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass sie es bis jetzt gut gemacht haben. Also, da könnte man noch vieles verbessern. Aber egal, ich arbeite sie mal ab und berichte hier dann im laufenden Stück drüber, wie sie mir so bei mir und so ankommen. Ich finde die Planung etwas schwierig. Mittlerweile habe ich das jetzt begriffen. Habe mir die 7 GPX-Dateien von Gypsies geholt. Habe die alle auf Autoroute geschmissen, auf der Karte angeguckt, wo liegen die. Und habe danach eine Ferienwohnung ausgesucht. Übrigens ein guter Tipp: Gypsies. Nochmal so. Ja. Finde ich. Persönlich aber gern. Da Runden rauszusuchen, die Spaß machen zu laufen, ist auch schwierig. Da ist mittlerweile auch so viel Schrott zwischen. Also die alten, musst du einfach nach Einstellungsthema nehmen. Gypsies ist GPSIES für die geschrieben, ne? Ja. .de. .de, glaube ich. Ja, ich glaube wenn man so eingibt. Genau, da steht doch Gypsies.com. GPSIES.com, wozu haben wir auch Interceptor. Also .de, ne? Wisst ihr, komm. Und auf jeden Fall, da kann man sich so Wandertouren raussuchen. Genau. Schicke Sache. Also kann der ich nicht Pro-Tipp ist so ein bisschen die Älteren zu nehmen, die sind wirklich gut. Aber nur für den Schirke Feuerstein. Ja, Heike haut auch das Zeug weg. Also sie säuft nicht, aber wenn überhaupt Alkohol, trinkt sie was. Ich sowieso nichts. Nein. Gib sie wie Giros, nee. Und nee, auch nicht wie Shavaram. Ach, schmeiß weg. So, dann sind wir einig. Jetzt kommen wir zum Abbinder sozusagen. Ja. Heute haben wir auch wieder lange, du 2 Stunden 18 schon. Wir sind beim nächsten Mal. Wir sind ja beim nächsten Mal in Bremerhaven. Nein, du darfst das nicht sagen. Nee. Du musst anders sagen. Wir sind beim nächsten Mal in der Weltstadt. Ja, bei den, am Meer. Bei dem 9. Weltwunder. Der Hüpfburg. Bei der fantastischen Hüpfburg. Bei der tollsten Orga, die wir kennen. Ja. Bei der Veranstaltung, wo die Geocaches nicht nur aus Paddling oder Boxen bestehen, sondern einfach aus Plastiktüten. Typ Plastiktüten. Ja, das ist auch die einzige Orga, die wir kennen, ne? Aber macht ja nichts. So, da sind wir. Wir haben ein bisschen live umgeplant. Ja. Also, wir sind live. Inas Nacht haben wir überlegt, ist aber doof. Ja, also aus einem ganz einfachen Grund. Die Örtlichkeit, an der da die Samstagabendveranstaltung sozusagen stattfindet, ist dafür nicht geeignet. Da hat nachher der Hörer keiner was von. Da müsste man in Technik wir investieren. Wir hätten da was von, aber der ja, Hörer aber wir müssen uns saumäßige Technik anlegen. Also da muss jeder ein Ansteckmikro kriegen. Das ist mir alles zu teuer. Da muss ich 700 Euro hinlegen, damit ich einigermaßen Ton hinkriege. Und dann geht da wieder einer mit dem Ansteckmikro aufs Klo und ja, genau, das Ding nicht raus. Genau. Also das machen wir so nicht. Da haben wir ein bisschen umgeplant. Und zwar werden wir Folgendes machen. Übrigens, ein Entwurf von der Orga, es waren DIN A5 Schnellhefter und keine Tüten. Ich habe eine Tüte gehabt, erzähl keinen Scheiß. Der Schnellhefter lag auch schon mal in der Tüte, das meine ich nämlich auch. Ja, und die zwar hat er wieder, die will er unterschlagen. Direkt da, wo der, über der Brücke, da hing eine Tüte. Das ist jetzt hier so ein Orga-Lügenpresse. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich sage ja, Leute mit Zahlen. Ach, der war überhaupt nicht da. Die Graf Zahl hatten sie eh eingesperrt, der darf nur die Rechnung alles machen. So, und dann deswegen haben wir uns Folgendes gedacht. Wir sind live auf diesem Event. Setzen uns da irgendwo hin und wollten gegen 14 Uhr mal versuchen, das live zu machen über das WLAN des Hotels. Ansonsten schnappen wir uns da eine Uhr gar oder reden miteinander. Genau, alternative Fakten ist das also Richtige. 14, 15 Uhr, das packen wir vorher aber noch eine Info raus. Das müssen wir mal sehen, da überlegen wir noch. Genau. Aber 14 Uhr, 15 Uhr, sowas um den Dreh. Eine Stunde live aus dem Hotel. Das wäre mal so ein bisschen ein paar Einstreuer, genau. Quatscht uns an, wir haben die geilen, die tollen, die super fantastischen, masochistischen Pins dabei. Ja, und wer mit ins Hotel kommt, der wird auch damit gepierst. Und ich habe auch einen Schlippi an. Oder wie war das jetzt? Was war denn jetzt? Ach nee, ich muss den übergeben. Ja. Aber das ist immer, soll ich ja jetzt. Nee, die ist ja nicht da. Ja, dann. Aber die Postbox ist da, kannst du eine Postbox tun. Schmeiß einen Schlippi rein, genau. Ja, das ist überhaupt eine Idee, den schmeiß wieder rein. Das ist cool. Hat mir letztens einer einen Witz erzählt. Geht er zum Arzt, sagt der Arzt, pass auf. Bitte nicht wieder neben der Spülküche, ich weiß gar nicht, was gemeint ist. Jetzt pass auf, geht er zum Arzt? Sagt der Arzt, also folgendes, ich brauche von Ihnen Blut, Urin und Kot. Dann sagt er, das ist ja super, dann lasse ich mein Schlippi gleich hier. So, Outer City, was war mit Outer City? Ja, die Spülküche letztes Mal war ein bisschen intensiv zu hören. Ja, das. Nein, da achten wir nicht mal drauf. Das hat mir über live gar nicht so wahrgenommen, das haben wir ja auch festgestellt. Das stimmt, da muss auch Phonik das echt nach vorne. Das hat das nach vorne. Der hat einfach gedacht, das Gelabere, das kann nicht diese Aufnahme sein. Lass mal lieber das Geschäppern nach vorne hören. Das ist bestimmt irgendwie was Modernes, genau. Also, wir waren auf jeden Fall nicht schuld. Nein, also, falls einer Lust hat, auch mitzumachen da. Oder uns auf ein Fischbrötchen einzuladen oder uns einfach anzulabern. Sprecht uns an, wir nehmen euch dann sowieso nicht mit an Podcast, aber es ist immer schön, dass ihr mal mit uns gesprochen habt. Ihr erkennt Jörg an einem blauen Pulli, wo fett das Logo drauf ist und Name. D Buddy draufsteht. Und Boulevardschlampe drunter steht. Boulevardschlampe. Ja. Mich erkennt er an einem kleinen. An einem kleinen Pinsel. Also das ja nicht, man nennt mich ja auch den Elefanten. Was habe ich denn? Achso, so ein Magnetanstecker, da steht dann Tracer drauf und ist sogar trackbar. Oh. Also meistens werde ich dann immer von diesen Leuten, die das alles tracken, hey, darf ich mal kurz, super ein Foto machen? Pose da und die fotografieren nur die Tracking-Number, aber ist klar. Also, wir werden erkennbar sein, könnte man auch so zusammenfassen. Die Rose trage ich nie am Revers, Miss Marple, du weißt ja. Falls einer Lust hat, Podcast mitzumachen, falls wir dazu derzeit noch keinen haben, das zusagen können wir es nie, aber auch ruhig nachfragen. Ein oder zwei Gäste können wir damit reinnehmen. Ja, das ist so der Plan. Eine Stunde live aus dem Hotel ab 14 Uhr rum. Und dann werden wir übers Event laufen und uns die Orga nach und nach greifen, irgendwo festbinden. Hast du das Ding mit, dass wir auch Chat reinkriegen in der Stunde live? Ja. Okay. Im Hotel, ja. Und dann nehmen wir halt eine Stunde noch für die Konserve auf dem Event irgendwie auf. Was ist eine Stunde, keine Ahnung wie lange. Ja, das wird dann der Podcast werden. Aus der Hüpfburg. Wenn ihr uns sucht, in der Hüpfburg, in der Ecke. Und zwar dann aber mit Ferrari. Man kann sich schon mal üben, weil sie ja abends auf dem Tisch tanzen will. Ja. In dieser Buze, hast du gesehen, wie klein die Ferrari-Girl jetzt auf dem Tisch tanzt? Ferrari-Girl ist auch klein, das passt. Ja, aber auch sie stößt an die Decke, wenn sie auf dem Tisch steht. Ja, das stimmt. Dann hörst du oben immer nur so die Bratpfannen an. Naja, also wir werden gucken, wie es geht. Wie gesagt, wer Lust hat mitzumachen, meldet sich mal. Wer nicht Lust hat, macht auch nichts. Und ansonsten laufen wir über das Parkett da und werden uns die Orga vor allen Dingen auch mal greifen, mitten während des Events, wenn sie schön unter Stress sind, dass wenn, sie mal 5 Minuten Statement geben. Also wenn ihr plötzlich die Orga wettrennen seht, ja, dann sind wir ganz in der Nähe. Graf Zahl, da bist du da ein bisschen zuständig, dass du uns über Tag mal so deine gesamte Orga nach und nach zuspielst. Immer so für 5 Minuten muss mal jeder kurz was ins Mikrofon schimpfen. Am besten immer gerade, wenn er sich richtig geärgert hat über irgendwas. Einstiegssatz wird immer sein, ich höre zwar euren Podcast nicht, ja, lade ihn runter und finde euch geil. Und genau, dann könnt ihr ein bisschen noch was erzählen. Geht einfach, klar, findet uns geil, reicht auch. Also, ja. So. Dann haben wir eigentlich alles. Ja. Das war ein schöner, langer Abbinder. Fand ich richtig gut. Fand ich professionell. Wissen wir noch was? Nee. Gut gemacht. Nein. Wünschen wir jetzt allen Verbleibenden im Chat. Wie haben wir jetzt im Chat eigentlich? 3, 6, 9. Na, immerhin. Sind noch ein paar Leute dazugekommen, ne? Ach, solange da 4, 5 Leute drin sich rumtaumeln, mindestens ist das alles kein Problem, den Aufwand wert. Ja. Frohe Weihnachten? Kostet uns auch 100 im Jahr, ne? Naja. Paderborn, Land. Ich habe die Kräune gefunden. Das gucken wir uns jetzt nicht mehr an. Wir haben jetzt alles durch. Wir wünschen jetzt einen wunderschönen Abend, was immer der das hört. Man muss ja, ja, auch international, in Australien ist ja morgen. Achso, müssen wir jetzt international fahren? Ja, jetzt haben wir 2 Stunden 25 rum, minus 3 Minuten Vorlauf und 2 Stunden 20 ist, glaube ich, wirklich lang genug. Was ist schäbig? Ich muss mal gucken, ob das, wenn ich da doch aufklicken muss hier. Ist das die Coin für Paderborner Land hier zum Abschluss? Auch da. Ja, das sieht ja eigentlich. Die ist, was ist jetzt los? Ja, das, was ist jetzt los? Das wird jetzt reinmachen. Achso, hat er größer. Die sieht doch aber ganz nett aus. Nee, vor allen Dingen ist die ja so. Kennst du diese Wanderstöcke, wo man das damals so dran genagelt hat, was man so kauft? Ach ja, konnte? Ja, diese, ja, ich weiß es. Und die mal. Ist, guck mal, links und rechts, die ist da nachempfunden. Und ist die trackable? Ja, ja, hier ist weggeritzt. Also, ja. Da steht da oben auch trackable. Also ich finde die ganz okay. Finde ich nicht schlecht. Das sind aber verschiedene Auflagen. Guck mal. Ich weiß jetzt nicht, wie die Rückseite aussieht. Aber die Rückseite ist, wird wohl nichts sein, wenn das zum Annageln gedacht ist. Ja, aber ist doch okay. Also nö, mit der könnte ich leben. Hast du auch so einen Wanderstock? Also nicht, nee, so ein Tracking? Nee, Opa hat noch irgendwann rumliegen, glaube ich. Muss mal gucken, wo der liegt. Ja, ich mein nicht den Wanderstock, der schießt. Nur meinen Wanderstock. Nein, ich weiß schon. Nee, also, fand ich. Hast du das mal das Foto aus Russland gesehen, wo der eine so 40 Jahre einfach immer die Nüsse mit so einem Nussaufknapper gemacht hat? Das war so eine Granate, die so wegschmeißt. Er hat immer die Nüsse zerknoppt. Nee, so. Oh, Mika kommt immer, wenn wir Schluss machen. Ja. Mika, wie ist, ich habe gehört, vorhin stand auch im Chat, OC hat jetzt auch schon Field Notes. Seid ihr jetzt ein bisschen spät dran, die müssen jetzt Draft sein. Genau. Ja gut, wir bedanken uns. Ja. Denkt dran, beim Dönerstag auch mal nach dem Gyros oder einem Schwammer zu fragen, scharfer Dönersoße und natürlich auch eine schön deutsche Mucke. Ja. Wenn es nichts guter ist, dann kann ich euch so einen schönen Marsch empfehlen. Da ist auch mal gut in der Dönerbude. Der Marsch im Arsch. Damit können wir uns verabschieden. Ne? Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi. So, jetzt muss ich erstmal alle auflegen. So, 1000 Mikes. Hat er zwischendurch gegessen und ist. Hab 2 Drittel mitgehört, zwischendurch bloß Essen gewesen und aus dem Essen gewesen. Das ist auch einer, weißt du? Wer war Essen? Mika. Ja, das ist ja. Ne, statt er uns mal zum Essen einlädt, nix. Oh, ich war letztens Burger essen hier bei Hamburg. Wie heißen die? Beefburger? Hießen die jetzt Beefburger oder Beef Brothers? Mal kurz gucken. Ich glaube, Beef Brothers hießen die. Beef Brothers, kommt auf jeden Fall was. Beefbrothers.de ist auch das Richtige. Dann hießen sie Beef Brothers in Hamburg. Also sind ja noch Leute dran, ja? Ja. Da könnt ihr echt noch, ich empfehle euch den Bacon Burger. Groß natürlich, ne? Grundsätzlich Bacon Burger geht immer. Gott. Und das ist echt richtig geiler Scheiß. Ich meine, Burger, weiß nicht, isst du viel? Nee. Ab und zu ist ja jetzt gerade so ein Hipster-Scheiß, aber wenn die gut gemacht sind, ist okay. Ich war auch schon in Hütten, weißt du, da hast du dann dieses typische Aldi-Burgerbrötchen, was du so im Zehnerpack kaufst und dann eine Frikadelle, so nach dem Motto. Und hier ist übrigens, da geht's runter. Ja. Das ist die Treppe. Na, das geht aber. Ja, also, das ist aber das gute Stück. Okay. Also nachher geht das dann hier so richtig nochmal runter. Ja, die Problematik ist einfach, wenn du da wieder hochgehst, das würde mich ja wieder ankotzen. Der geht aber, war nicht schlimmer. Ja, da oben ist auch der Leuchtturm, da musst du mindestens bis zum Leuchtturm, oder nicht? Ja, ja, da, also hier ist die Straße. Ja. Oh Gott. Das wäre, also, der Seite war der zur richtigen Zeit da. Ich stell mal vor, im Hochsommer, wenn das 36 Grad sind, da gehst du ein auf sowas. Ja, das weiß ich. Und dann wirst du auch unsicher und dann bist du nicht mehr trittfest. Weil Hitze, dann dehydrierst du, weißt du, dann überlegst du dir noch zu trinken, während du gehst. Keine Frage, das war da alles, ich sag ja auch, das würde ich auch keinem mit Kindern empfehlen oder so, weil da, dann wirst du wahnsinnig. Heike ist auch so fotogen, ne? So, ich fotografiere mal kurz gucken nach unten. Sie darf nur nicht wissen, dass sie fotografiert wird. Auf dem Foto wusste sie es, oder? Nee. Weil sonst, dann verkrampft sie das eher. Ja, sie guckt ja jetzt auch nicht gerade rein. Das sieht so aus, als würde sie sich komplett tarnen. Das kann ja nun jeder sein. Nee, das ist wirklich, weil sie guckt, wo sie hintritt. Da ist sie immer sehr vorsichtig. Okay. Das war auch so ein bisschen bei Nothing But Stones. Dann ist das wie so Zombie-Laufen. Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Beef Brothers ist in Köln. Sehe ich gerade, sag ich das. Wie ist die denn jetzt? Kleinigkeit, das ist fast das Gleiche. Irgendwie. Ich mache jetzt mal hier die Aufnahme aus, weil ich jetzt mal wieder hier meinen Funk anstellen muss. Warte mal, stopp, das muss ich jetzt lassen. Ja, sind das wieder Fake News? Niemals. Wie hießen die denn jetzt in Hamburg? Moment. Sorry. In Hamburg war es The Burger Lab. Nee, das kannte ich noch nicht. Beef Brothers ist tatsächlich in Köln, war aber auch gut. Ich habe hier übrigens gerade, weil da gerade eine Nachricht zu kam von Facebook, ne? Ja. Über die Geobusters Mixi TV Verarsche, hatte er dann ja auch hier, der neue Shit is out, inklusive Gewinnspiel. Ja, habe ich gesagt. Und dann kamen die Kommentare. Schlecht. Da spricht der pure Neid, dass es jemand gibt, der tausendmal coolere Videos macht als ihr. Tja, ich finde das auch eher peinlich, da ist mir Mixi erheblich lieber. Was für eine Assi-Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf Silikon hält keine Farbe, also auch scheiße. Mixi ist cooler, das waren die Kommentare darunter. Und jetzt höre ich noch, und zwar ist es auch da der Bacon-Barbecue-Burger. Der war richtig gut. Also stelle ich gerade fest, dass ich sowohl in Hamburg als auch, ich war doch nicht in Köln in dem anderen Ding. Gibt es das denn auch in Düsseldorf? Das muss ich mal kurz gucken. Zurück. Beef Brothers? Ah ja, genau, gibt es auch in Düsseldorf. Genau, da war ich. Dass ich in beiden Läden immer den Bacon-Burger esse. Ja, ich sag, Burger ist bei mir immer... Ja, Burger ist es aber, ja, ist irgendwie cool. Ist so ein bisschen, das kommt von mir, seitdem ich immer auf so einem Food-Truck-Market, wie auch immer war. Mhm. Da gibt es ja auch jeden Scheiß und vieles, was ich nicht esse. Ja, weiß ich, Hummus irgendwas und Smoothie irgendein Scheiß. Und dann greife ich meistens immer zu Burger oder Hotdog. Aber Hotdog ist halt auch ein bisschen, weiß ich auch nicht, also Wurst bleibt Wurst irgendwie. Ja. Und da habe ich mal so einen geilen Burger gegessen und dann bin ich mal drauf gekommen. Seitdem gucke ich in jeder Stadt, wo bin ich da in der Nähe? Ist es nicht das goldene M? Gucke ich mal rein. Oh, ich bin da, glaube ich. So, und dann war es tatsächlich in Hamburg The Burger Lab. Das liegt in der Max-Brauer-Allee. Einrichtungsmäßig sind die natürlich alle immer ein bisschen scheiße, aber es kommt ja auf den Geschmack an. Achso, das war das Einzige in Mallorca, was uns gut gefallen hat. Wir haben das geilste Eis, das wir jemals hatten, gekriegt. Das habe ich gelesen, aber Eis esse ich ja nicht so. Weißt du? Ich auch nicht, aber da ja. Und so cremig, das war unfassbar gut. Also, alle, die da drinnen waren, haben sich echt nochmal eine Portion nachgeholt, aber wirklich alle. Zum Mitnehmen. Nee, also, wirklich, das war unfassbar gut. Also, das war... das hat mir gut gefallen. Ansonsten diese Insel, naja. Achso, ausmachen. Ja, muss ich jetzt ausmachen. Tschüssi. Ja, bis dann nie. Thank you.